Isoosmos von Anastasia Nowoch. Verborgene Realität. Teil 2. Es kam der trübe, regnerische Herbst. Der tosende Ozean des grünen Laubs änderte seine Farbe zu kunterbunten Farbtönen und veranstaltete für sich selbst einen Abschiedsmaskenball vor dem Ansturm der kalten Winde, der Wintervorboten. Die Tage verwöhnten die Menschen immer seltener mit einem Schimmer von Sonnenstrahlen und tauchten sie immer mehr in ihr undurchdringliches Grau ein. Und die Menschen selbst bewegten sich im Gleichklang mit dem Wetter düster auf den Straßen, ergriffen von alltäglichen Problemen. Nach den sonnigen Sommertagen, nach der Erholung voller Spaß, kehrte alles wieder in seine gewohnten Kreise zurück. Eugen klopfte an die weiße Tür. Eigentlich war das kein Klopfen, sondern ein Trommelwirbel. Danach betrat er das Sprechzimmer von Nikolai Andrejewitsch. »Doktor, kann ich Sie sprechen?« sagte der Bursche lächelnd und bewegte seine Augen zum Spaß zum Nasenrücken. Nikolai Andrejewitsch löste sich von der routinemäßigen Schreibarbeit, sah ihn an und lachte. Komm herein, hoffnungsloser Patient!« Er stand vom Tisch auf, schüttelte Eugens Hand und bot ihm mit einer Geste den Platz im Sessel an. Der Bursche setzte sich zunächst bescheiden hin, aber als er in die weichen Kissen sank, entspannte er sich im Sessel und legte eifrig ein Bein über das andere. »Ach, es ist schön hier bei euch«, sagte er und begutachtete das saubere, geräumige Sprechzimmer. »Stille, keinerlei Hektik, ruh dich aus, wie lange du willst.« »Hat dir unsere Einrichtung gefallen?«, lächelte Nikolai Andrejewitsch. »Kein Problem, ich kann dir einen einwöchigen Urlaub organisieren. Wenn du willst, bringe ich dich in der benachbarten Abteilung im Krankenzimmer mit besonders unruhigen Patienten unter. Es macht Spaß, ist interessant und vor allem genau richtig, für dein Temperament. Und was für eine intellektuelle Unterhaltung. Ich kann dir ein freies Bett anbieten, im Zimmer mit Napoleon.« »Hey, Andrejewitsch, komm schon, mich als Liebling der Slawen, als freien Susanin? Und in ein Zimmer mit einem kleinen Franzosen?« Sie lachten. »Nun, warum hast du angerufen? Du hast irgendwas am Telefon geplappert und aufgelegt«, sagte der Psychotherapeut in einem ironischen Ton. »Nun, die Sache ist die. Mit der Schwester eines Kumpels ist etwas nicht in Ordnung. Genauer gesagt, überhaupt nicht in Ordnung. Sie ist gerade 15 geworden. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, hat sie beschlossen, ihr Leben zu beenden. Sie hat zweimal innerhalb einer Woche versucht, sich umzubringen. Alle in der Familie haben schon Angst, sie allein zu lassen. Sie lassen sie nicht einmal zur Schule gehen. Sie überwachen sie abwechselnd. Und vor allem, es ist nicht so, dass sie völlig... Das kann man nicht sagen. Sie scheint ein normales Mädchen zu sein. Hübsch, gut in der Schule, guter Sinn für Humor. Woher hat sie diesen Blödsinn? Es ist ein Rätsel. Liebeskummer vielleicht? Ich glaube nicht. Gibt es eine familiäre Vorgeschichte mit psychischen Erkrankungen? Woher soll ich das wissen? Eigentlich nicht, blickte der Bursche Nikolai Andrejewitsch fröhlich an und fügte verschmitzt hinzu. In der eigenen Familie kann man die Sache nicht einmal gründlich erforschen. Woher kann ich dann wissen, was für Kakerlaken andere Leute im Kopf haben? Nikolai Andrejewitsch lächelte und winkte wie üblich mit der Hand ab. Nun, bei dir ist ohnehin alles klar. Es kommt darauf an, wandte Eugen mit einem schweren Seufzer ein. Kurz gesagt, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie in der Psychiatrie unterzubringen, oder doch nicht. Sie suchen jetzt einen guten Arzt. Und ich habe ihnen geraten, sich an sie zu wenden. Sozusagen aufgrund meiner großen Bekanntschaft. Man muss ja den Menschen helfen. Nikolai Andrejewitsch lächelte kurz über seinen verspielten Dorfakzent und sagte, »Nun, wenn es sein muss, dann helfen wir. Umso mehr wegen deiner großen Bekanntschaft.« Sie machten einen Termin aus, wann Eugen das Mädchen mit ihren Verwandten zum Termin bringen soll. Als er das Datum und die Uhrzeit im Terminplaner notierte, atmete Nikolai Andrejewitsch erleichtert aus und sagte ernsthaft, »Und ich dachte schon, dass mit dir irgendwas ist. Ach nein, bei mir ist alles in absoluter Ordnung, antwortete Eugen mit einem zufriedenen Grinsen und fügte angeberisch hinzu, ich bin gesund. Gesunde Menschen gibt es nicht. Es gibt nicht gründlich genug Untersuchte, sagte Nikolai Andrejewitsch sanft und schaute durchdringend in Eugens Augen. Komm schon, Andrejewitsch, zappelte Eugen in seinem Sessel und lächelte. Lässt man sich mit dir ein, wirst du mich auch noch als Schizophrenen abstempeln. Und was ist schon dabei? Wir alle haben einen Keim, der Schizophrenie. Was ist aber das Wichtigste? Was? Diesen Keim nicht zu gießen? Eugen grinste. Nun, danke, Herr Doktor, ich werde Ihren Rat befolgen. Für meinen Baum. Sie lachten erneut und bei dieser fröhlichen Stimmung verabschiedete sich Eugen schnell. Alina war erst 15 Jahre alt. 15 Jahre alt. Was für ein kurzer Zeitraum ist es für die Geschichte der Staaten. Und wie lang und bedeutungsvoll erscheint er in Bezug auf die persönliche Erkenntnis der Welt. Vor allem, wenn es deine ersten 15 sind, die du in dieser Welt gelebt hast. Wie viel Neues eröffnet sich vor dir? Wie viele Geheimnisse warten noch auf dich? In dem vollfließenden Fluss des Lebens, der wie ein Strom von Menschen hinter der Hülle des familiären Daseins fließt. Wie schön erscheint dieser Fluss aus der Ferne, wie anziehend seine Fortbewegung. Wenn man ihn aus dem langweiligen Familienschutzhafen beobachtet. Man wünscht sich so sehr, darin einzutauchen. Man hat so viel Sehnsucht, so schnell wie möglich die lang ersehnte Unabhängigkeit zu erlangen und ein verlässliches Floß zu finden, um unbeschwert auf dem Fluss zu fahren und von so einer faszinierenden Reise nur das Glück empfinden. Glatte Träumereien, Hoffnungen und völliges Fehlen der Erfahrung des Eintauchens in die wirkliche Realität. Die Jugend hat ihren ganz eigenen Charme, besonders wenn sie gerade ihre schönen zarten Blütenblätter entfaltet. Alina war ein hübsches Mädchen, wie die meisten ihrer Altersgenossen. Sie hatte die gleichen Hobbys wie viele Mädchen in ihrem Alter. Wie jeder andere auch, versuchte sie ihr Bestes, um ihre Individualität aus der Masse abzuheben, indem sie die üblichen Mittel einer Jugendlichen benutzte. In den Herzensangelegenheiten beschränkte es sich bisher auf öffentliche Zuneigungsbekundungen für Jugendpopstar-Lieblinge sowie auf heimliche Seufzer für die in der Schule beliebten Jungs. Einige Mädchen aus ihrer Klasse hatten bereits eigene feste Freunde, mit denen sie bei Gelegenheit versuchten, vor ihren Freundinnen Familienbeziehungen zu demonstrieren. Aber vor allem mochten es die Mädchen, diese Beziehungen gerne im Beisein der Gleichaltrigen zu besprechen. Alina, die nicht wusste, wie sie sich bei einem solchen Thema hervorheben sollte, erzählte allen, dass sie einen Freund habe, der angeblich in einer anderen Stadt lebe. Sie hätten sich am Meer kennengelernt. Er habe seinen Wehrdienst abgeleistet und habe jetzt ein eigenes Business, zusammen mit seinem Bruder einen Lebensmittelladen. Im Allgemeinen wurde all das Beste, was ein Mädchen sich vorstellen konnte, im Bild dieses Bräutigams verkörpert. Und um überzeugender zu wirken, brachte Alina ihren Freundinnen in die Schule seine Briefe, die sie selbst erfolgreich verfasst und geschrieben hatte, indem sie die Handschrift ihres Bruders kopierte. Und sein Foto, welches sie heimlich aus dem Armee-Fotoalbum ihres Bruders entwendete, trug sie immer bei sich und zeigte bei jeder Gelegenheit ihr zärtliches Verhältnis zum Abbild ihres festen Freundes. Doch eines Tages änderte sich alles in ihrem Leben. In der Oberstufe ihrer Schule tauchte ein neuer Junge auf. Sein Name war Vlad. Er erregte sofort die Aufmerksamkeit vieler Mädchen als geheimnisvolle, attraktive Persönlichkeit in ihrem grauen, langweiligen Schulalltag. Viele Mädchen hatten Liebeskummer. Auch Alina wurde davon nicht verschont. Zusammen mit ihrer Freundin Marina lief sie ihm überall hinterher. Neben seinen anderen Tugenden kannte er sich auch mit moderner Musik gut aus. Als er dann als DJ für die Schuldiskos engagiert wurde, wurde er für viele zu einem vergötterten lokalen Idol. Ganz zu schweigen von seinen alten, treuen Bewunderinnen Alina und Marina. Vlad war ein typischer Anführer. Die Mädchen waren beeindruckt von seiner Galanterie und dem Verhalten eines erwachsenen Mannes. Er konnte sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für seinen Freundeskreis einsetzen, weshalb er sich schnell Autorität und Respekt bei den Jungs verschaffte. In der Schule kursierten ganze Legenden über ihn. Selbst seine Lehrer sprachen mit ihm auf eine besondere Art und Weise, mit Respekt, anders als mit den anderen Schülern, und sagten ihm eine Karriere als Diplomat oder Politiker voraus. Es lag in seinem Blick, seinen Manieren und Reden eine Art Verschlossenheit, eine erwachsene Erfahrung, die ihn auffallend von seinesgleichen unterschied und ihm einen besonderen, geheimnisvollen Reiz verlieh. So kam es, dass Alina und Marina ständige Mitglieder seiner Partygesellschaft wurden. Sie vergötterten ihr Idol und waren insgeheim eifersüchtig aufeinander. Wenn er sich erlaubte, einer Konkurrentin ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Vlad verabredete sich mit verschiedenen Mädchen, aber eines Tages, nachdem er mit der nächsten Freundin Schluss gemacht hatte, geschah das scheinbar Unglaubliche für Alina. Vlad bot ihr an, seine Freundin zu sein. Alina wurde von der Freude, die ihr entgegenschlug, fast ohnmächtig. In der Tat, sie träumte so sehr davon und war bereit, alles zu opfern, nur um den Traum zu verwirklichen. Doch wie sich später herausstellte, währte ihr Glück in Form von Ohs, Seufzern und unschuldigen Küssen nicht ewig, sondern nur einen Monat und 5 Tage, wie sie es für sich selbst wie eine endliche Formel ableitete. Alles zerbrach an einem Tag, als der Junge, ohne sich mit unnötigen Erklärungen aufzuhalten, anfing, mit einem anderen Mädchen auszugehen. Und mit wem? Mit ihrer besten Freundin. Marina wurde eine weitere seiner Günstlinge und brach alle Beziehungen zu Alina um der großen Liebe willen ab. Aus Verzweiflung fiel Alina in eine Depression. Zum Glück war ihre Klassenlehrerin eine erfahrene Pädagogin und arbeitete nicht das erste Jahr mit Jugendlichen. Als sie den Zustand des Mädchens sah, begann sie, ihr verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation von Schulveranstaltungen zu geben. Diese gemeinschaftlichen Aufgaben und das neue Umfeld lenkten Alina allmählich von ihrem Liebeskummer ab. Dadurch kam sie wohlbehalten aus der Depression raus. Aber das Leben ist eine unberechenbare Sache. Eines Tages, als Alinas seelische Wunden mehr oder weniger verheilt waren, kam es zu einer unerwarteten Wendung der Ereignisse. Eines Tages kam Marina, tränenüberströmt, zu Alina nach Hause. Sie hatte fast genau die gleiche Geschichte, aber mit einem noch mehr rührenden Ende. In dem Versuch, Vlad an ihrer Seite zu halten, ging Marina viel weiter als ihre Freundin und opferte ihre Jungfräulichkeit. Aber keine 4 Tage nach diesem Ereignis wurde Vlad plötzlich kalt zu ihr. An diesem Abend war Marina sehr offen zu ihrer Freundin. Sie hörte nicht auf, diese um Verzeihung zu bitten und zu beklagen, dass Vlad sie offensichtlich wegen ihrer Unerfahrenheit im Bett verließ. Marina trauerte untröstlich um ihre entlaufene Liebe. Und auch Alina wurde sentimental und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie weinte jedoch nicht, weil sie die Freundschaft mit Marina abgebrochen hatte, sondern weil sie sich an all die Bitterkeit und den Schmerz über ihren Verlust erinnerte. Und als die Freundinnen, nachdem sie sich gegenseitig verziehen hatten, gemeinsam über das verlorene Glück schluchzten, klingelte plötzlich das Telefon. Seltsamerweise war es Vlad, der auf unerklärliche Weise wusste, dass Marina jetzt bei Alina war. Aber noch unglaublicher klangen seine Worte. Vlad entschuldigte sich bei beiden Freundinnen für das, was er ihnen angetan hatte. Er bereute, versicherte, dass er wirklich beide mochte, dass er sich selbst nicht verstehen kann, wen er mehr liebt. An Alinas Seite dachte er über Marina und an Marinas über Alina nach. Sie sind für ihn wie Gleichgesinnte. Nach 10 Minuten des Gesprächs haben die Freundinnen Vlad mit Bewunderung zugehört. und die Ohren fest an den Hörer angelegt. Die Herzen pochten ehrfurchtsvoll in ihrer Brust und in ihren Augen glitzerten die Funken des früheren Glücks. In der Zwischenzeit lud Vlad sie zu einer Party bei ihm zu Hause ein, um seine Schuld wieder gut zu machen. Nach diesem Gespräch quietschten Alina und Marina vor Freude, so dass es schien, dass das Echo dieser mädchenhaften Freude auf der anderen Seite des Planeten zu hören war. Am lang ersehnten Freitag legten die Freundinnen ihr schönstes Make-up auf, zogen ihre besten Outfits an und gingen auf die Party. Bei Vlad zu Hause waren etwa 20 junge Leute. Viele der Gäste waren den Mädchen unbekannt. Es sah alles ziemlich interessant und attraktiv aus. Schließlich ist jeder bekanntlich bestrebt, bei Fremden den besten Eindruck zu machen und sich nur von seiner besten Seite zu zeigen. Es spielte eine gute, rhythmische Musik und es war recht spaßig. Unter den Anwesenden war auch ein Mädchen aus der Oberstufe namens Katja. Bevor Vlad in die Schule kam, war sie ein Mauerblümchen. Nichts Besonderes, wie Marina sie nannte. Eine graue Maus. Aber dem Klatsch und Tratsch des Schulradios nach zu urteilen, war sie es, mit der Vlad seine Sammlung von Mädchen in dieser Schule begann. Jetzt war sie nicht mehr wiederzuerkennen. Aus einem hässlichen Entlein verwandelte sie sich nicht einmal in einen Schwan, sondern in ein prächtiges Pantherweibchen. In der Schule wurde sie nur noch Cat genannt. Die Jungs kämpften in den Schulgassen um das Recht, in der Pause neben ihr zu stehen und konkurrierten miteinander. Man hatte den Eindruck, dass die gesamte männliche Hälfte der Schule auf einmal auf sie aufmerksam wurde. Cat hatte einen subtilen Charme an sich, den sie vorher nicht gehabt hatte. Außerdem hatte die Schulleistung des Mädchens zuvor zu wünschen übrig gelassen und plötzlich stieg diese wie aus dem Nichts, als ob jemand die Vorratskammer ihres Gedächtnisses mit einem unsichtbaren Schlüssel geöffnet hätte. Ihre Transformationen waren im Allgemeinen mehr als auffallend, was zu den fantastischen Legenden über Vlad, die sich in der Schule verbreiteten, führte. Auf Vlads Party verhielt sich Cat ziemlich bescheiden, was Marina und Alina gefiel, trotz der üblichen mädchenhaften Konfrontation. Cat hing Vlad nicht um den Hals, wie es die anderen demonstrativ taten, und kam ohne ihr übliches, treues, aus Jungs bestehendes Gefolge zur Party, was in gewissem Maße ihre Chancen gegenüber den anderen Mädchen ausglich. An diesem Abend kam Cat selbst auf Marina und Alina ohne jede Arroganz zu und lernte sie ungezwungen besser kennen. Bereits nach 2 Stunden himmelten die Freundinnen sie an und teilten ihr ihre intimsten Mädchengeheimnisse mit. Cat wiederum erzählte ihnen eine Menge interessanter Dinge und hob Vlad in den Augen der Mädchen auf ein unerreichbares Podest. Und zwischendurch erzählte sie ihnen, dass es angeblich einen engeren Kreis von Leuten gab, zu dem auch Vlad gehörte. Es ist mehr als eine Familie. Wer in diesen Kreis eintritt, ist für immer mit seinen Mitgliedern verbunden. Und keine Kräfte werden sie trennen können. Die Mädchen waren neugierig. Sie sehnten sich danach, die geheimnisvolle Seite im Leben ihres geliebten Vlad aufzuschlagen und in diese Elite von den Eliten der menschlichen Gesellschaft zu gelangen. Aber Cat begegnete ihrem Wunsch mit einigen Zweifeln und sagte, dass es sehr schwierig sei, dorthin zu gelangen. Man müsse die Prüfungen bestehen und bereit sein, alles zu tun, was man ihnen sagt. Dieses Geheimnis faszinierte die Freundinnen noch mehr und sie sagten ohne zu zögern zu. Cat versprach, bei Bedarf ein gutes Wörtchen für sie einzulegen, denn ihrer Meinung nach waren sie einfach coole Mädchen, die ein besseres Leben verdient haben. Sie versprach, ihnen schon am Sonntag die erste Nachricht zu überbringen und vereinbarte einen Treffpunkt. Marina und Alina waren überglücklich. Auf dem recht späten Rückweg von der Party sprachen sie darüber, wie sehr sie Vlad liebten und dass sie für seine Liebe alles tun würden, um bis in die Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Mit besonderer Inspiration sprachen sie über Cat und wieso ein graues Mädchen zu der Königin aller Jungs geworden war. Und sie waren sich einig, dass das alles auf ihre Hingabe an eine geheime Familie zurückzuführen war. Alina wohnte in einer Wohnung eines neunstöckigen Hauses. Marina wohnte in einem Einfamilienhaus nebenan. Die Mädchen erreichten problemlos Alinas Haus und befanden sich in bester Laune. Beim Betrachten der Sterne beschlossen sie plötzlich, auf das Dach des neunstöckigen Gebäudes zu steigen, um wie in ihrer Kindheit einen besseren Blick auf diese märchenhafte Sternwelt zu haben. Sie gingen nach oben in ihr ehemaliges himmlisches Reich. So saßen sie eine Weile und betrachteten den weiten Sternenhimmel und träumten davon, wie glücklich sie sein werden, nachdem sie so cool wie Cat geworden sind. Schließlich wandte sich ihr Gespräch wieder Vlad zu, seinem charmanten Auftreten, seinen Tugenden, dann seinen Handlungen, der Tatsache, dass er offensichtlich nicht endgültig an ihre aufrichtige Liebe zu ihm glaubte. Und dann schlug Marina unerwartet vor, durch ihren Tod ihre Treue und Liebe zu ihm und zur geheimen Familie zu beweisen. Sie würden alle verstehen, wie sehr sie ihn geliebt haben, wenn sie sterben würden. Und Vlad wird zutiefst trauern, dass er keine von ihnen haben kann und das Geschehene bedauern. Sie feuerten einander immer mehr mit den Worten an, nahmen sich an den Händen und näherten sich in ungewohnt fröhlichem Aufschwung mutig dem Dachrand. Alina sagte feierlich, dass sie ihr Leben für die beste Freundin und für ihre große Liebe opfert. Und Marina versicherte Alina begeistert darüber dasselbe und fügte hinzu, dass ihre Freundschaft nun ewig sein würde. Mit diesen Worten traten die Mädchen an den Dachrand, küssten sich zum Abschied und die starken Männerhände warfen sie plötzlich zurück auf das Dach. Von dem Sturz und den Schmerzen wachten die Mädchen auf. Plötzlich hörten sie deutlich, wie Alinas Bruder, der mit erschrockenem Gesicht vor ihnen stand, sie fast in unflätiger Sprache anschrie. Entweder vom eigenen Schmerz oder vom Schrei des Jungen, aber den Mädchen wurde plötzlich klar, dass sie sich wirklich fast vom Leben in der Blüte der Jugend getrennt hätten. Vom Leben, das sie in letzter Zeit so sehr genossen haben und wo sie endlich glücklich wurden. Gänsehaut überlief ihre Haut von der bloßen Erkenntnis ihrer Tat, die sie selbst nicht wirklich erklären konnten. Was war in diesem Moment in sie gefahren? Was, wenn der Bursche nicht rechtzeitig gekommen wäre? Alinas Bruder war gerade auf dem Heimweg und sah Alina und ihre Freundin auf der gegenüberliegenden Seite gehen. Als er sich von seinen Freunden verabschiedete, bemerkte er, dass die beiden Mädchen in das Treppenhaus reingingen. Der Bursche wäre ihnen fast nachgegangen, der Aufzug hielt, dem leuchtenden Schild nachzuurteilen, im 9. Stockwerk. Alinas Bruder dachte sich zunächst nichts dabei und dachte, dass einer der Bewohner des Hauses mit den Mädchen mitfuhr. Aber als weder nach 5 noch nach 10 Minuten seine Schwester mit ihrer Freundin zu Hause eintraf, kam ihm der beunruhigende Gedanke in den Kopf, den Dachboden und das Dach zu überprüfen. Man weiß nie, wer sonst in den Aufzug gestiegen sein könnte. Und wie sich später herausstellte, war die Überprüfung nicht grundlos. Er schob die Mädchen von der Kante des Daches weg und hatte genauso viel Angst wie sie. Aber der Junge fackelte mit ihnen nicht lang rum. Er packte sie an ihren Kragen und schleifte sie nach Hause. Alinas Eltern waren schockiert, als sie die Geschichte hörten. Alina kriegte natürlich am meisten ab, aber sie informierten Marinas Eltern nicht und beschränkten sich darauf, dass Alinas Bruder das Mädchen bis zum Eingangstor ihres Hauses begleitete. Das Wochenende verlief mehr oder weniger friedlich, obwohl Alina auf Befehl ihrer Eltern und ihres älteren Bruders unter Hausarrest stand. Sie war selbst in Panik vor einer solchen Dummheit, vor diesem für ihren Charakter unnatürlichen Selbstmordversuch. und auch irgendwo in ihrem Inneren war sie froh über diese häusliche Abgeschiedenheit im Kreise ihrer Verwandten. Die ganzen Tage über hatte sie ihrer Mutter im Haushalt geholfen. Am Sonntagabend machte sie ihre Hausaufgaben, packte ihre Bücher in die Tasche und ging mit ruhigem Gewissen ins Bett. Um Mitternacht von Sonntag auf Montag wachte Alina plötzlich von schrecklichen Kopfschmerzen auf. Sie hatte gesehen, wie ihre Mutter in solchen Fällen Citramon einnahm, um sich vor einer Schmerzattacke zu retten. Alina beschloss, sie nicht zu wecken und einfach die Tablette einzunehmen. Sie nahm den Arzneikasten heraus und suchte das Schmerzmittel unter den Packungen anderer Medikamente. Und dann erinnerte sich Alina mit Schrecken daran, dass sie versprochen hatte, sich am Sonntag mit Cat zu treffen. Das Treffen war ihr aufgrund der jüngsten Ereignisse völlig entfallen. Alina verfiel in eine schreckliche Verzweiflung und konnte nicht aufhören, sich Vorwürfe zu machen. Wie konnte ich das nur vergessen? Cat muss mit Neuigkeiten zu dem Treffen gekommen sein. Vielleicht hat sie es geschafft, mit der geheimen Familie eine Abmachung zu treffen. Und ich habe sie so sehr enttäuscht. Es ist doch Cat selbst. Sie könnte dafür sorgen, dass sich alle in der Schule von mir abwenden und mich zu einer Ausgestoßenen machen. Eine Welle solcher Angst und Hoffnungslosigkeit überkam Alina, dass sie von nervlicher Überanstrengung unwillkürlich begann, alle Tabletten nacheinander auszupacken. Der verwirrte Blick des Mädchens fiel auf einen Haufen weißer Kugeln und aus Verzweiflung hatte sie plötzlich den furchtbaren Drang, sie alle auf einmal zu schlucken, um allen Belastungen ihres Lebens sofort ein Ende zu setzen und nie und niemals wieder zu leiden. Sie ging in die Küche, um Wasser zu holen und begann, alle Tabletten und Pülverchen auszupacken und in das Glas zu schütten. Offensichtlich hatte das brennende Licht und verdächtiges Rascheln ihre Mutter geweckt. »Was machst du denn da?« rief die Frau, die plötzlich hinter Alinas Rücken auftauchte und zu dem Mädchen eilte. Sie warf das Glas mit der trüben Lösung beiseite und zwang ihre Tochter fast mit Gewalt dazu, die Tabletten auszuspucken, die sie hastig in den Mund steckte. Aber ein kleiner Teil davon schaffte Alina trotzdem runterzuschlucken. Auf den Schrei der Mutter hin kam der Vater und der Bruder angerannt. Nachdem sie einen Krankenwagen gerufen haben und der Magen ausgepumpt wurde, rief die Mutter, ohne zu wissen warum, Marinas Eltern an. Der Anruf, der alle Mitglieder ihrer Familie aufweckte, kam mehr als zur rechten Zeit. Alinas Mutter äußerte ihre Besorgnis und bat nachzusehen, ob es Marina gut gehe. Marinas Mutter, die sich wunderte, was ihrer Tochter zu so später Stunde eigentlich passieren könne, ging dennoch in ihr Zimmer. Doch als sie dorthin blickte, wurde sie einfach nur fassungslos. Die Beine knickten ihr vor Angst ein. Ihr steckte ein Kloß im Hals und ihr wurde übel. Vor Marinas Mutter bot sich ein schrecklicher Anblick. Die Tochter, krampfhaft, zuckend, hängte an einem Strumpf, der an den Griff eines Fensterrahmens gebunden war. Das Mädchen konnte gerade noch gerettet werden, indem sie rechtzeitig aus der Schleife gezogen wurde. Wie sich später herausstellte, versuchte Marina genau in den Minuten, als Alina die Tabletten schluckte, sich zu erhängen. Aus nachfolgenden Telefongesprächen mit Alinas Mutter erfuhr Marinas Mutter, dass der Selbstmordversuch ihrer Tochter, wie es sich herausstellte, nicht ihr erster war. Ein Wort nach dem anderen und anstelle von Worten der Dankbarkeit für den rechtzeitigen Anruf kamen schwere Vorwürfe zu rieseln. Marinas Mutter glaubte, dass es Alina war, die ihre Tochter beeinflusst hätte, weil sie selbst nie auf so etwas gekommen wäre. Wie es so häufig vorkommt, ohne der Sache auf den Grund zu gehen, zerstritten sich die Frauen untereinander. Nach dem Vergiftungsversuch ihrer Tochter begannen Alinas Eltern, sich ernsthaft Gedanken über die psychische Gesundheit des Mädchens zu machen und fingen an, nach guten Ärzten zu suchen. Zur vereinbarten Stunde brachte Eugen Alina und ihre ganze Familie in das Sprechzimmer des Psychotherapeuten. Nikolai Andrejewitsch lernte sie kennen, hörte aufmerksam zu und führte mit jedem von ihnen ein Gespräch unter vier Augen. Er führte ein langes Gespräch mit dem Mädchen, testete sie. Alina verhielt sich ganz normal. Der Arzt stellte bei ihr keine offensichtlichen geistigen Abweichungen und Pathologien fest. Ihre Psyche entsprach durchaus ihrem Alter. Die Familie, in der sie lebte, war problemlos. In der Beziehung zu ihren Eltern gab es bei Alina keine besonderen Schwierigkeiten. In der Schule war das Mädchen gut, war gesellig, nahm aktiv am sozialen Leben der Schule teil. Die Lehrer haben sich nicht über ihr Verhalten beschwert. Generell gab es im Großen und Ganzen nichts zu beanstanden. Natürlich hatte das Mädchen Angst wegen ihrer unnatürlichen Tat. Als Nikolai Andrejewitsch ihr zuhörte, wurde er mehr und mehr davon überzeugt, dass sie eher auf einer lebensbejahenden Position stand. Man hatte das Gefühl, dass sie etwas verheimlichte. Aber normalerweise würde man all diese Geheimnisse in der weiteren Kommunikation herausfinden. Im Großen und Ganzen schien Alina ein ganz normaler Mensch zu sein. Der Therapeut scherzte sogar, als er sein Urteil den Eltern abgab. Wären doch nur alle seine Patienten so nette Lebensgenießer. So fand der Psychotherapeut keinen offensichtlichen Grund, der das Mädchen zu Selbstmordversuchen getrieben hatte. Der Psychotherapeut betrachtete die Abweichungen im Zustand des Verhaltens im ersten Fall als Affektdarstellung, das heißt als nervös-psychische Erregung mit dem Verlust der Willenskontrolle infolge der vorübergehenden Hemmung der Aktivität der Großhirnrinde. Er verband es mit den natürlichen Prozessen der Entwicklung des Gehirns des Heranwachsenden. Im zweiten Fall kam es zu einer Manifestation von Autoaggression, die durch den depressiven Zustand des Mädchens verursacht wurde. Deshalb empfahl Nikolai Andrejewitsch die Einnahme von Antidepressiva sowie eine Psychotherapie. Die Familie beruhigte sich ein wenig und ging nach Hause. Alle mochten den Arzt, auch Alina, wegen seiner Höflichkeit, seines Humors und seiner aufmerksamen Art. Die Eltern bedankten sich bei Eugen für diese Bekanntschaft und sagten, dass sie kaum einen Spezialisten von solchem Niveau hätten finden können. Am Abend plante Alinas Mutter sogar ein festliches Familienessen, um alle noch mehr aufzumuntern. Alina unterstützte die Idee mit Feuereifer und begann, ihrer Mutter zu helfen. Während sie kochten, scherzten sie und erzählten sich gegenseitig Witze. Ihre Mutter hatte bereits begonnen, den Tisch zu decken, und Alina machte sich an das letzte Gericht. Sie machte Sandwiches und begann, die Butter mit einem Messer auf das Brot zu streichen. Plötzlich gab es einen Rückfall. Kaum ging die Mutter aus der Küche, schnitt sich Alina, als ob sie sich für ein paar Sekunden von der Außenwelt abschalten würde, die Venen an den Handgelenken auf. Ein solches unberechenbares Handeln schockierte die Familie erneut unsagbar. Die Wunden wurden schnell verbunden, das Mädchen bekam ein Beruhigungsmittel und die Mutter rief Nikolai Andrejewitsch an. Der Arzt hatte zu dieser Zeit Dienst. Die Nachricht über das Mädchen verblüffte ihn. Der Fall war ernster, als er vermutete. Ein anderer Arzt hätte eine solche aussichtslose Patientin schnell abgeschoben. Aber nicht Nikolai Andrejewitsch. Er zögerte nicht, vereinbarte mit seinen Kollegen eine dringende Einweisung des Mädchens in die benachbarte psychiatrische Abteilung und organisierte einen Wagen für die Einlieferung. Alina wurde in einem separaten Zimmer untergebracht. Ihr wurde ein Schlafmittel gespritzt und eine Pflegerin zugewiesen, die das Mädchen überwachen sollte. Obwohl die Nacht des Dienstes ruhig war, schloss Nikolai Andrejewitsch bis zum Morgen kein Auge zu. Er blätterte durch allmögliche Literatur über Suizidiologie, Psychologie, Soziologie, Psychiatrie und analysierte die entstandene Situation immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber er konnte keine eindeutige Antwort finden, die ihn als Fachmann zufriedenstellte. Das Einzige, was er beim Nachdenken über das vorangegangene Gespräch mit den Eltern des Mädchens offenbarte, war, dass er den Informationen über die Mutter vielleicht nicht die gebührende Bedeutung beigemessen hatte. Sie hatte einen eindeutigen Einfluss auf das Mädchen. Und der Vater ließ bei ihm durchsickern, dass seine Frau kürzlich von Menschen aus irgendeiner neumodischen Sekte besucht worden war. Sie lasen angeblich gemeinsam mit ihr die Bibel und führten Gespräche. Die Mutter war Hausfrau und hatte freie Zeit. Der Vater hingegen hatte eine negative Einstellung zu dieser Beschäftigung seiner Frau. Er bezeichnete sich als orthodox. Es gab also wahrscheinlich einen Konflikt zwischen den Eltern in Anwesenheit des Mädchens. Und das wirkte sich negativ auf sie aus. Oder vielleicht hatten es diese Brüder und Schwestern irgendwie geschafft, ihren Verstand zu bearbeiten. Außerdem verheimlichte das Mädchen irgendetwas. Man sollte sich auf jeden Fall damit detaillierter auseinandersetzen und noch einmal mit ihren Eltern sprechen. Zumindest sah der Psychotherapeut im Moment keinen anderen, beachtenswerten Grund. Nachdem Nikolai Andrejewitsch seine Arbeitsmeditation abgeschlossen hatte, beschloss er, nach Alina zu sehen. Das Mädchen schlief friedlich und die Pflegerin saß mit einem Buch in den Händen und kämpfte fleißig mit dem Schlaf. Nachdem er sich nach der Lage erkundigt und mit der Pflegerin gesprochen hatte, blieb Nikolai Andrejewitsch einige Zeit neben Alinas Bett stehen und dachte über das Geschehene nach. Und dann, ob es nun daran lag, dass er gerade aus dem Zustand der Meditation rauskam, oder an seinem intuitiven Gefühl, spürte er deutlich ein starkes, negatives Feld, das von dem Mädchen ausging. Er fühlte sich sogar selbst ein wenig unwohl. Nikolai Andrejewitsch setzte praktisch automatisch den Schutz, den Sensei ihm einst beigebracht hatte. Er erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Pflegerin, aber die ältere Frau antwortete wie immer: erträglich. Als er aus dem Zimmer rausging, wurde Nikolai Andrejewitsch noch stutziger. Irgendetwas stimmte mit dem Mädchen eindeutig nicht. Auf der intuitiven Ebene verstand er, dass die Essenz des Geschehenen jenseits der einfachen Gründe lag, mit denen er versuchte, dieses Phänomen zu erklären. Dieser Fall erforderte eine dringende Rücksprache mit Sensei. Nikolai Andrejewitsch beschloss, bis zum Morgen zu warten und ihn in seinem Büro anzurufen. Aber am Morgen stellte es sich heraus, dass Sensei die Stadt gestern verlassen hatte. Er musste nach dem Schema der üblichen Methoden vorgehen. Nikolai Andrejewitsch bat seine Kollegen, neben der psychotherapeutischen und medikamentösen Arbeit mit dem Mädchen zusätzliche Untersuchungen, EKG und EEG durchzuführen, ein MRT des Gehirns und sie durch einen Neurologen, einen Augenarzt und einen Therapeuten untersuchen zu lassen. Alinas Fall interessierte Nikolai Andrejewitsch ernsthaft. In erster Linie als Wissenschaftler. Die Sache ist die, dass solche Vorfälle in letzter Zeit in der Region recht häufig geworden waren. Als ob eine Welle über die Städte kam, gab es eine ganze Reihe von Selbstmorden von Kindern und Jugendlichen, die ohne sichtbare Gründe Suizid begingen. Diesen Fall zum Anlass nehmend setzte sich Nikolai Andrejewitsch zum Ziel, der Enträtselung dieser unverständlichen Kinderepidemie bei eigentlich gesunden Kindern näher zu kommen und, wenn möglich, zu versuchen, den Auslösemechanismus des suizidalen Verhaltens zu entdecken. Alinas Fall wurde für ihn ein ideales Forschungsobjekt. Beim Nachdenken über die möglichen Ursachen für das affektive Verhalten des Mädchens beschloss Nikolai Andrejewitsch, Pater Johann anzurufen. Nach einer gegenseitigen Begrüßung fragte Nikolai Andrejewitsch: Weißt du vielleicht, wann Sensei zurückkommt? Er wird dringend benötigt. Ich bin mir nicht sicher, aber er hat versprochen, dass er bald zurückkommt. Wozu die Eile? Ich habe von deinem Ameisenkind einen solchen Fall vermittelt bekommen. Wano grinste. Ameisenkind? Dieser sucht ständig Abenteuer. Und was für ein Fall? Nikolai Andrejewitsch erzählte kurz die Geschichte des Mädchens, ohne zu vergessen, seine Version über den Einfluss der Sekte zu erwähnen. Weißt du, aus irgendeinem Grund bin ich mir sicher, dass darin der innere Konflikt des Mädchens liegt. antwortete Pater Johann, nachdem er dem Psychotherapeuten aufmerksam zugehört hatte. Heutzutage gibt es eine Menge dieser neumodischen Sekten mit den negativen Folgen ihres zerstörerischen Einflusses auf die Psyche der Menschen kommen wir kaum zurecht. Und sie zielen alle auf die Jugend ab. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele zerstörerische religiöse Organisationen aufgetaucht sind. Von Stunde zu Stunde wird es nicht leichter. Sie nutzen bereits überall die Technik der psychologischen Manipulation des Bewusstseins, um ihre Mitglieder zu rekrutieren und zu halten. Sie verführen die Menschen mit ihren Missdeutungen und streben nach totaler Kontrolle über die Gedanken, Gefühle und das Verhalten ihrer Gemeinde. Und die wahren Ziele sind eigentlich mehr als banal: illegale Bereicherung und Macht ihrer Führer. Oder auch Interesse bestimmter Organisationen am sklavischen Bewusstsein der Menschen. Also, zombifizieren sie alle der Reihe nach. Und was braucht es, um einer Jugendlichen den Kopf zu vernebeln? Sie zieren sich nicht einmal vor den Erwachsenen und schon gar nicht vor Kindern. Sie nutzen deren Unerfahrenheit und Informationsmangel aus und täuschen sie nach Belieben. Übrigens, ist das Mädchen getauft? Ja, sie wurde vor 2 Jahren getauft. Das ist gut. Umso mehr kann es einen Konflikt geben. Das Mädchen wurde in den Traditionen der Orthodoxie erzogen. Getauft wurde sie bereits als Heranwachsende und dann diese. Kamen hierher und fingen an, ihre Sichtweisen aufzudrängen. Und wem? Gerade der Mutter. Vielleicht ist das Mädchen dadurch innerlich zerbrochen. Du sagtest doch, dass der Vater sehr zum traditionellen christlichen Glauben steht. Ja, soweit ich herausfinden konnte, gab es in der Anwesenheit des Mädchens ein paar Streitereien darüber. Der Vater sagte, er sei getauft worden und würde sich nicht umtaufen lassen. Und die Mutter sah nichts Schlimmes im Lesen der Broschüren und in den Besuchen dieser Menschen. Übrigens, der Vater sagte wiederholt, dass seine Frau zombifiziert wird. Siehst du, wenn sie versuchten, die Mutter zu zombifizieren, dann konnten diese Brüder und Schwestern auch dem Mädchen irgendetwas eingeredet haben. Die Eltern behaupten, dass das Mädchen keinen Kontakt zu diesen Typen hatte, obwohl Alina sagte, dass sie in letzter Zeit manchmal das Gefühl habe, von jemandem gesteuert zu werden. Gesteuert zu werden? Pater Johann schwieg einen Moment lang und sagte dann: Ich habe eine Idee. Lass sie uns im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung vor dem Mädchen und seiner Familie den Ritus des Exorzismus inszenieren. Ein Exorzismus? Du hast Ideen. Überstürze nichts, überlege es dir gut. Das wird eine gute psychologische Unterstützung für das Mädchen sein. Wenn sie glaubt, dass jemand sie steuert, und wir treiben quasi den Dämon aus ihr heraus und suggerieren ihr, dass sie dank der Kirche gerettet wird, und wenn die Eltern bei dem Ritus anwesend sein werden und sie die Pseudoliteratur aus dem Haus entfernen, wirst du sehen, das Mädchen wird sich beruhigen und in ihrer Psyche wird sich wieder alles normalisieren. Es ist im Prinzip möglich. Warum inszenieren wir es nur und führen es nicht durch? Weißt du, es ist sehr schwer zu beweisen, dass der Satan im Mädchen steckt. Es ist nicht einfach, vom höheren Klerus die Erlaubnis zu bekommen, den Ritus durchzuführen. Und die Inszenierung wird eine gute psychologische Unterstützung für das Mädchen sein. Letzten Endes, wenn sie und ihre Eltern bei den Gebeten anwesend sein werden, wird es nicht schlimmer werden. Im Gegenteil, es wird Harmonie in die Familie bringen. Gleichzeitig wird das Mädchen sehen, dass ihre Mutter das Christentum nicht aufgegeben hat und in der Familie alles beim Alten geblieben ist. Nun, versuchen wir es mal. Vielleicht hilft es wirklich. Wir müssen doch irgendetwas tun, denn wir können sie nicht die ganze Zeit auf Schlaftabletten halten. Ich werde mit den Eltern sprechen. Wenn sie einverstanden sind, werden wir es versuchen. So wurde es entschieden. Am vereinbarten Tag kam die Familie des Mädchens zusammen mit dem Psychotherapeuten und Eugen in die Kirche von Pater Johann. Pater Johann begrüßte alle herzlich. Auch Eugen mit einem kaum bemerkbaren Lächeln. Eugen konnte ein solches Ereignis einfach nicht verpassen, noch dazu im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Pater Johann. Die Ernsthaftigkeit der Situation, die ihm Nikolai Andrejewitsch eingängig erklärte, verstehend, verhielt er sich mehr als korrekt und tat so, als ob er diesen Pater zum ersten Mal sehen würde. Anzumerken ist, dass der Bursche an diesem Tag einen völlig neuen Menschen in der Person von Pater Johann entdeckte. Mehrere Stunden hintereinander lasen der Pater und seine Assistenten die Gebete. Seine Stimme war nicht nur wohlklingend, sondern ging unter die Haut durch ihre Intonation und Kraft. Offensichtlich kam seine vorherige professionelle Ausbildung im Bereich der Psychologie zum Ausdruck. Sogar Eugen, der der ganzen Prozedur skeptisch gegenüberstand, war davon so angetan, dass er sich sogar niederkniete und anfing, sich zu bekreuzigen. Am Ende wurde das Mädchen mit Weihwasser beträufelt. Dieser Vorgang hatte eine große emotionale Wirkung auf alle Anwesenden. Nikolai Andrejewitsch, der sich von Pater Johann verabschiedete, bemerkte: "Nun ja, beeindruckend. Diese Akustik, dieses Licht." Und das Mädchen, so viel ich gesehen habe, ist fast in Trance gefallen. Die Wirkung der Antidepressiva war bei ihr noch nicht ganz weg, obwohl das den Effekt verstärken sollte. Wie auch immer, toll, gut gemacht, einfach ohne Worte. "Wir haben unser Bestes gegeben", sagte Pater Johann bescheiden. Ehrlich gesagt, habe ich sowas nicht erwartet. Sogar mir ging es unter die Haut. "Gott steh ihr bei." "Gottes Wille geschehe", antwortete Pater Johann. Nach dieser psychologischen Prozedur bat Alina darum, entlassen zu werden. Nikolai Andrejewitsch versprach, dass er mit seinen Kollegen sprechen würde und sagte, dass es mindestens ein paar Tage dauern würde, die angeblich für den Papierkram für die Entlassung notwendig sind. Tatsächlich empfahl er den Ärzten, sie in diesen Tagen unter verstärkter ärztlicher Aufsicht zu halten, obwohl der Zustand des Mädchens nach den Daten der Untersuchung zu urteilen bei seinen Kollegen keine große Besorgnis hervorrief. Dennoch, bei der Entlassung des Mädchens aus dem Krankenhaus bat Nikolai Andrejewitsch, der sich mehr von seiner Intuition leiten ließ, die Eltern, ihre Tochter im Auge zu behalten. Denn laut Statistik gelten die ersten 3 Monate nach dem Suizidversuch als die gefährlichsten für einen Menschen in Bezug auf einen Rückfall. Die Eltern bemühten sich, den Rat des Psychotherapeuten zu befolgen und schafften zu Hause eine wohltuende Atmosphäre. Sie haben die ganze unzuverlässige Literatur entfernt. Abends nach dem Essen nahm Alina, wie von den Ärzten empfohlen, ein Beruhigungsmittel und ging ins Bett in einem Zimmer mit der Mutter. Alinas Vater und Bruder setzten sich in die Küche, um Schach zu spielen. In Anbetracht der Worte des Psychotherapeuten beschlossen sie, zumindest in der ersten Zeit nach der Entlassung Nachtwache zu halten. In dieser Nacht war der Vater an der Reihe. Nachdem die Schachpartie zu Ende war, wollte Alinas Bruder schon schlafen gehen, als plötzlich Alina verschlafen aus dem Zimmer kam und Richtung Toilette ging. Mit schläfriger Stimme fragte sie, warum sie nicht schlafen würden. Sie antworteten, sie wollten gleich ins Bett gehen. Vater und Sohn sahen sich gegenseitig an. Sie ging auf die Toilette und danach ging sie, ganz normal, gähnend zurück. "Nun, ich gehe auch ins Bett", sagte der Sohn zum Vater. "Ich muss morgen früh zur Arbeit." "Mach schon", nickte der Vater. Als er an Alinas Zimmer vorbeiging, sah der Bruder mit Schrecken, dass seine kleine Schwester gelassen auf den Balkon ging und begann, sich über das Balkongelände zu lehnen. Ohne nachzudenken, rannte der Bursche zu ihr. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig, sie in dem Moment, als sie herunterstürzte, an den Kleidern festzuhalten. Ihr Bruder schaffte es kaum, seine Schwester in der Luft zu halten. Ihr seidenes Nachthemd glitt ihm schnell aus den Händen. Er schrie und rief seinen Vater um Hilfe. In diesem Moment, wie erwacht, fing das Mädchen an, markerschütternd zu schreien, als sie den schwindelerregenden, dunklen Abgrund vor sich sah. Sie strampelte im Versuch, sich zu retten, was dazu führte, dass ihr Nachthemd immer mehr aus den Händen ihres Bruders gleitete. Noch ein Augenblick und es wäre das Schlimmste passiert. Doch die aufgewachte Mutter eilte herbei, gefolgt vom Vater. Mit gemeinsamer Anstrengung zogen sie das Mädchen hoch. Alles geschah in Sekundenschnelle. Die Familie stand jedoch unter so starkem Schock, dass für einige Zeit niemand zu sich kommen konnte. Telefonanrufe der vom wilden Geschrei geweckten Nachbarn, die über ihr Verhalten und die Störung der ruhenden Bürger empört waren, brachten die Familie erstaunlicherweise zur Besinnung. Nachdem sie das Mädchen mit Schlaftabletten vollgestopft hatten, blieben die Eltern und der Bruder bis zum Morgen wach. Verzweifelt saßen sie neben der schlafenden Alina und grübelten über die drohende Katastrophe und die Frage: Wie sollen wir weiterleben? Als Nikolai Andrejewitsch erfahren hatte, was geschehen war, war er natürlich nicht weniger schockiert als die ganze Familie des Mädchens. Aber er überwand schnell seine Emotionen und vertiefte sich in eine neue Analyse dieses Problems. So etwas hatte er in seiner Praxis noch nie erlebt. Dieser Fall konnte keiner Erklärung standhalten. Welcher Mensch könnte ohne psychische Störung und Pathologie, ohne jegliche Motivation und noch dazu unter dem Einfluss von Antidepressiva so leicht einen Selbstmordversuch begehen? Nun, das war zu viel. Je mehr Nikolai Andrejewitsch die Fakten verglich, desto schwieriger wurde es für ihn, selbst seine alten Annahmen zu rechtfertigen. Alles war sehr merkwürdig und unverständlich. Er wusste, dass dieser Fall statistisch gesehen kein Einzelfall war. Von allen Selbstmördern litt nur ein Drittel an psychischen Störungen und zeichnete sich durch psychische Pathologien aus, während der Rest, das heißt mehr als die Hälfte der Fälle, ganz normale Menschen waren. Und wenn Nikolai Andrejewitsch früher diese Fälle auf vorübergehende Depressionen, auf die schwierige Lebenssituationen, auf die persönliche Weltanschauung der Menschen zurückführte, ließ ihn der Fall von Alina seine alten Schlussfolgerungen anders betrachten. Was für eine geformte Weltanschauung könnte ein 15-jähriges Mädchen haben? Vielmehr das Fehlen einer solchen. Nikolai Andrejewitsch dachte, dass wenn er die Ursache dieses Falles enträtseln wird, wird er eine Antwort auf die Frage bekommen, was ganz normale Menschen zum Selbstmord treibt. Und wenn die Diagnose feststeht, ist es bekanntlich einfacher, die notwendige Therapie auszuwählen. Das Mädchen landete wieder im Krankenhaus. Nachdem er bereits verschiedene psychotherapeutische Ansätze und Techniken ausprobiert hatte, wagte Nikolai Andrejewitsch die Hypnose. Er wagte diese wortwörtlich, denn seit er mit Sensei ein ernsthaftes Gespräch über Hypnose geführt hatte, der dieser Methode angesichts ihres negativen Einflusses auf die individuellen Mechanismen der menschlichen Psyche ablehnend gegenüberstand, setzte Nikolai Andrejewitsch die Hypnose nur sehr selten ein. Aber in diesem Fall hielt er die Situation für aussichtslos. Außerdem war Sensei nicht in der Stadt, um ihn in so einem komplizierten Fall zu Rate zu ziehen. Mithilfe der Suggestion versetzte Nikolai Andrejewitsch Alina in einen Zustand der Hypnose und befahl ihr, sich an alles zu erinnern, was im Moment des ersten Selbstmordversuchs geschehen war. Das, was er hörte, verblüffte ihn als Spezialisten. Normalerweise werden alle realen Informationen, die von außen kommen, auf der Ebene des Unterbewusstseins fixiert. Sie werden dort bildlich gesprochen wie auf der Festplatte eines Computers gespeichert. Viele dieser Informationen entgehen der bewussten Analyse. Ein Mensch kann sich an einige Kleinigkeiten in seiner Erzählung nicht erinnern. Allerdings wird das Unterbewusstsein, wenn es geschickt geführt wird, alles genau reproduzieren, auch die Kleinigkeiten. Was Nikolai Andrejewitsch entdeckte, war mehr als unglaublich. Statt des realen Bildes des Geschehens produzierte das Unterbewusstsein des Mädchens ein völlig illusorisches Bild der Wahrnehmung. Erstaunlicherweise registrierte ihr Unterbewusstsein nicht einmal, dass sie am Dachrand stand. Alina befand sich angeblich in der Nähe eines kleinen Flusses. Hinter ihr loderte ein starkes Feuer und vor ihr am anderen Ufer war eine schöne, ruhige, gemütliche Lichtung. Und alles, was sie tun musste, war, über diesen kleinen Fluss zu springen. Nikolai Andrejewitsch war erstaunt, denn selbst wenn man Informationen aus dem Bewusstsein löscht, bleiben die verlorenen Dateien des Gedächtnisses tief im Unterbewusstsein erhalten. Und hier stellt sich heraus, dass in der Tiefe, in der die Realität aufgezeichnet wird, diese völlig verändert ist. Es stellt sich heraus, dass genau in diese unzugängliche Tiefe des Unterbewusstseins eine andere Information hineingebracht wurde, aufgrund derer der Selbsterhaltungstrieb des Mädchens blockiert wurde und ihr Unterbewusstsein in einem völlig anderen Modus arbeitete. So nahm ihr Bewusstsein alles auf eine völlig andere Weise wahr. Es hielt die Illusion für Realität. Was für ein Fluss könnte sonst am Dachrand eines neunstöckigen Wohnhauses sein? Deshalb musste die Realität des Geschehenen tiefer als auf der Ebene des Unterbewusstseins gesucht werden. Diese Schatzkammer wird im Osten das wahre Ich und bei uns die Seele genannt. Nikolai Andrejewitsch hat auch die anderen Selbstmordversuche von Alina überprüft. Es stellte sich heraus, dass nur im Fall der Vergiftung das Unterbewusstsein des Mädchens ein adäquates Bild der Erlebnisse lieferte, das mit der Beschreibung der Augenzeugen und des Mädchens selbst übereinstimmte. Hier ist ihm nichts Besonderes aufgefallen. Eine ganz typische Situation. Ein Selbstmordversuch wurde in einem Zustand von Angst, Panik, ausgeprägter Depression, tunnelartiger Verengung des Bewusstseins unternommen. Aber in den anderen Fällen war es ein völliges Rätsel. Das Gesamtbild zeichnete sich als völlig erschreckend ab. Es schien, dass Alina, die sich in bester Laune befand, plötzlich einen Gedächtnisverlust erlitt und ohne sich davon bewusst zu werden, einen Suizidversuch begann. Und zwar richten sich ihre Handlungen nicht auf einen inszenierten Selbstmord als Erpressung oder um auf ihre Person Aufmerksamkeit zu ziehen, sondern auf einen brutalen Selbstmord mit wissentlich tödlichem Ausgang. Was war der wahre Auslösemechanismus für ihre suizidalen Handlungen? Je tiefer Nikolai Andrejewitsch in dieses Thema eintauchte, desto mehr Fragen kamen auf. Auch in der medizinischen Literatur stieß er auf viele Fragen und wenig aussagekräftige Antworten, und das lediglich auf einer groben physiologischen Ebene. Man hatte den Eindruck, dass die Wissenschaft in dieser Frage durch den Sumpf der von Menschen begangenen Selbstmorde tappt, noch dazu im trüben Nebel der möglichen Ursachen. Jeder Schritt davon war eher vorsichtig. Und das Erforschen der Fälle wurde von der einseitigen Position der Vermutungen und Annahmen erklärt. Nikolai Andrejewitsch fühlte sich selbst als ein solcher Wanderer. Verloren in diesem dichten Nebel auf der Suche nach einer verständlichen Antwort auf ein so geheimnisvolles Phänomen der menschlichen Psyche. Man könnte sagen, dass er mit seiner Forschung praktisch in einer Sackgasse gelandet ist. Der Einzige, der Licht in dieses Problem bringen konnte, wie Nikolai Andrejewitsch vermutete, war Sensei. Aber er war verreist und Nikolai Andrejewitsch entschied sich, als außergewöhnliche Ausnahme Senseis Technik für die Veränderung des Bewusstseinszustandes zu verwenden, die es erlaubt, das wahre Ich des Menschen zu erwecken und zum Dialog aufzurufen. An diesem Tag machte Nikolai Andrejewitsch seiner Meinung nach eine epochale Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Das, was er von Alina dank der Anwendung der speziellen Technik von Sensei gehört hatte, beeindruckte ihn noch einmal in Bezug auf das globale Erfassen des menschlichen Wesens vor und nach dem Tod. Gleich am ersten Arbeitstag von Sensei nach seiner Rückkehr eilte Nikolai Andrejewitsch mit seiner grandiosen Entdeckung in Senseis Büro. Er erzählte ausführlich die ganze Geschichte von Alina und berichtete über seine Versuche, die wahre Ursache für den Auslösemechanismus des suizidalen Verhaltens des Mädchens zu finden. Sensei hörte ihm, wie immer, schweigend und aufmerksam zu. Nur einmal sagte er einen seltsamen Satz. »Ich verstehe, das Mädchen öffnete sich.« Als der Psychotherapeut anfing, über seine Hypnose-Experimente zu sprechen, schüttelte Sensei kritisch den Kopf. »Ja, ich weiß«, beeilte sich Nikolai Andrejewitsch, sein Handeln zu rechtfertigen. Aber es gab keinen anderen Ausweg. Außerdem waren meine Bemühungen, wie sich später herausstellte, nicht umsonst. Nachdem er ausführlich über die unterbewusste Wahrnehmung der nicht existierenden Realität des Mädchens berichtet hatte, ging er aufgeregt zu seiner Hauptentdeckung über, die er durch die Anwendung von Senseis Technik machte. »Kannst du es dir vorstellen? Ich habe sogar zwei grandiose Entdeckungen gemacht, unglaublich aber wahr.« Zunächst stellte sich heraus, dass die Blackbox des Unterbewusstseins umkodiert werden kann. Schließlich glaubt man momentan, dass tiefe Schichten des Unterbewusstseins alles für immer fixieren, das heißt, wenn man in den oberen Schichten des Unterbewusstseins irgendwie Informationen löschen kann. Sie in der Hypnose ersetzen kann, dann ist es in den tiefen Schichten des Unterbewusstseins praktisch unmöglich. Es funktioniert wie die Aufzeichnung der Blackbox in einem Flugzeug. Wir hatten Fälle, wenn Menschen während einer Operation unter Vollnarkose bewusstlos waren. Dann aber unter Hypnose alles, was die Ärzte während der Operation taten und sagten, genau wiedergaben. Generell wurde es als unmöglich angesehen, die Blackbox des Unterbewusstseins zu rekodieren. Und da haben wir es. Die tiefen Schichten des Unterbewusstseins des Mädchens präsentieren eine Realität, die es nicht gibt. Es stellt sich also heraus, dass eine Umkodierung möglich ist. Aber das ist nichts im Vergleich zu der zweiten Entdeckung. Es stellt sich heraus, dass die Persönlichkeit des Menschen tatsächlich auch nach dem Tod oder besser gesagt nach der Reinkarnation und während des folgenden Lebens erhalten bleibt. Dies bestätigt in erster Linie die Existenz der Reinkarnation. Das kann eine epochale Entdeckung für die Menschheit sein. Viele Menschen, wenn sie depressiv werden, sehen im Tod ihre seelische Erlösung von den Problemen des Lebens. Der Tod aber, nehmen wir mal den Selbstmord. Wie es sich herausstellt, rettet ihn in Wirklichkeit nicht, sondern im Gegenteil verschlimmert alles. Und das Wichtigste ist, dass die Menschen es auf der tiefen Ebene des Unterbewusstseins spüren. Darin liegt ihre Angst vor dem Tod. Unterbewusst fühlt der Mensch, dass der Selbstmord keine Rettung ist, sondern im Gegenteil eine Verschlimmerung der inneren Krise und mit absoluter Unmöglichkeit, danach etwas wieder gut zu machen. Sensei, der zunächst ruhig der Geschichte von Nikolai Andrejewitsch zuhörte, wurde bei der Erwähnung der Blackbox angespannt und hörte dem Arzt aufmerksamer zu. Das Gespräch mit dem wahren Ich des Mädchens hat mich einfach verblüfft. Ein paar mehr solcher Beweise und es wäre möglich, von einer wissenschaftlichen Entdeckung dieses Phänomens zu sprechen. Kannst du es dir vorstellen, wie das Wissen über die Seele das Leben der Menschen und die menschliche Gesellschaft als Ganzes verändern kann? Dies ist der praktische wissenschaftliche Beweis, dass die Persönlichkeit nach dem Tod weiter existiert. Nun stopp, unterbrach Sensei den faszinierten Psychotherapeuten abrupt. Ich denke, wir haben uns bereits über den Einsatz dieser Technik und die damit verbundenen wissenschaftlichen Entdeckungen unterhalten. Ja, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Ich gestehe, ich habe versprochen, diese Technik nicht anzuwenden. Aber so ist es nun mal passiert. Und dann kam es zu so einer Entdeckung. Dieses Wissen ist doch von unschätzbarem Wert. Verstehe doch, wie es die Welt verändern wird. Ja, es wird die Welt verändern. Aber in welche Richtung? Hast du darüber nachgedacht? Was heißt in welche Richtung? In die Gute natürlich. In die Gute? Mit der Dominanz des Kakudämons in der Gesellschaft? Nur wenige Menschen sind in der Lage, die Kostbarkeit dieses Wissens zu verstehen. Die Zeit ist noch nicht reif für die Gesellschaft. Und ich habe dir bereits mehrmals davon erzählt. Jeder Sprössling hat seine Zeit. Aber es ist so wichtig für die Menschen, für das Volk, ein solcher Nutzen. Nutzen für das Volk? Ich erinnere dich, wie viel Nutzen hat deine Doktorarbeit gebracht? Kaum hast du sie geschrieben, wurde sie sofort für geheim erklärt, obwohl darin eigentlich kein ernsthaftes Wissen enthalten ist. Und du sagst für das Volk. Alles zu seiner Zeit. Nikolai Andrejewitsch verstand und seufzte, dass Sensei recht hatte. Aber er erinnerte sich sofort daran, dass er das Wichtigste noch nicht erzählt hatte und fuhr fort. Ja, das Wichtigste, das ich herausfinden konnte, aber es ist besser, alles der Reihe nach zu erzählen. Als ich begann, mit dem Mädchen einen Dialog auf der Ebene des wahren Ichs zu beginnen, stellte sich heraus, dass ich mit der Persönlichkeit eines Mannes gesprochen hatte, der vor kurzem in der Oblast Kaluga lebte. Er starb 1979 im Alter von 48 Jahren. Eine misslungene Herzoperation. Er war ein Ingenieur. Er lebte wie alle anderen nach dem Standardschema. Kindheit, Schule, Wehrdienst, Hochschule, Heirat, Kinder, Arbeit. Er kann sich an sein vergangenes Leben in jedem Detail erinnern, auch wenn er in einem neuen Körper steckt. Er erzählte mir viel über sich selbst, über seine Gefühle nach dem Tod, während der Reinkarnation und vor allem während seines jetzigen Lebens. Natürlich war diese Information für mich schockierend. Sensei lächelte und bemerkte dann sanfter, Keine Sorge, du warst nicht der Einzige, der schockiert war. Auch für ihn ist es ein noch nie dagewesenes Phänomen dieser Art von Kommunikation. Wirklich? Ich bereue so sehr, dass ich das Gespräch nicht aufgenommen habe. Er sagte, dass er, nachdem er erlebt hat, was mit ihm nach seinem Tod geschah, das Leben auf eine ganz neue Weise zu verstehen und zu schätzen begann. Aber diese Erleuchtung kam zu spät, denn er kann nichts mehr ändern. Sich in einem neuen Körper befindend, fühlt er sich in einer paradoxen Situation. Einerseits spürt er sehr deutlich die Nähe der Ewigkeit, die Nähe der großen geistlichen Kraft. Und er wünscht sich sehr, in diese göttliche Kraft einzutauchen und die ständigen Leiden loszuwerden, die durch seine Gedanken und Handlungen des vergangenen Lebens verursacht wurden. Zum anderen fühlt er sich als innerer Beobachter der neuen Persönlichkeit im neuen Körper. Und entsetzt betrachtet er, wie die neue Persönlichkeit, also Alina, die gleichen Fehler macht. Er kann es aber nicht beeinflussen. Durch das Vorherrschen schlechter Gedanken und Handlungen der neuen Persönlichkeit erhöht sich sein Leiden um ein Vielfaches. Ihm zufolge ist dieser Zustand das, was wir als Hölle bezeichnen. Das ist noch gar nichts, zuckte Sensei mit den Schultern. Wenn man in diese Persönlichkeit tiefer vordringt, kann man darin eine Persönlichkeit aus einer früheren Reinkarnation finden, die nicht weniger leidet als diese. Und darunter gibt es einen weiteren Leidtragenden und so weiter. Interessant, interessant. Wie lässt sich das erklären? Natürlich kann man es erklären, aber weißt du, wenn ich anfange, es in der Sprache meiner Wissenschaft zu erklären, ist es unwahrscheinlich, dass du etwas verstehen wirst. Nikolai Andreevich lächelte und seufzte. Das weiß ich. Aber ich erhebe darauf keinen Anspruch. Erkläre es mir bildlich, wie man sagt, in einer auch für mich verständlichen Sprache. Jetzt lächelte Sensei. Verständlich, sagst du? Und nachdem er eine Weile darüber nachgedacht hatte, sagte er humorvoll, na gut, stelle dir vor, die Seele ist eine Eizelle und die Persönlichkeiten in einem Körper nach Reinkarnationen sind Spermien. Während ihres Lebens nähert sich die Persönlichkeit, in unserem Fall das Spermium, der Eizelle. Es treibt und schleicht sein ganzes Leben lang um sie herum, aber es kann sie nicht befruchten. So bleibt es das arme Ding, nachdem es seine ganze Lebenskraft ausgeschöpft hat, in ihrer Nähe. Sagen wir mal, verschrumpelt in Form einer Persönlichkeit mit dem ganzen Gepäck ihrer Minderwertigkeitskomplexe. Die Reinkarnation findet statt. Die nächste Spermium-Persönlichkeit stürzt sich auf die gleiche Eizelle-Seele. Aber auch dieses hat sein ganzes Leben lang mit dem Schwanz geschwenkt und sich in die materielle Richtung bewegt. Und statt der geistlichen Befruchtung der Eizelle verbraucht es seine Lebensenergie für den eigenen Egoismus. Die Lebenskraft ging zur Neige und die gleiche Geschichte der Unterlegenheit widerfuhr auch dieser Persönlichkeit, die sie in eine sinnliche Qual stürzte, die schlimmer ist als die Hölle. Wieder kam es zur Reinkarnation. Das dritte Spermium stürzte sich auf die Eizelle. Der Befruchtungsversuch schlug erneut fehl und so weiter. Falls es keiner der Spermienpersönlichkeiten gelingt, die Eizelle-Seele zu befruchten, werden nach einer gewissen Zeit alle geschrumpften Spermien mit sinnlichen Empfindungskomplexen einfach vernichtet. Und die Eizelle? Sie auch in gewisser Weise. Denn wer braucht schon eine unbefruchtete Eizelle-Seele, wenn sie ihre Funktion nicht erfüllt hat? Deshalb annihiliert sie sich auch in einen anderen Zustand. Denn welches Ziel wird im Grunde genommen verfolgt? Dass die Persönlichkeit mit ihrer Kraft der Liebe, dem reinen Glauben, sich mit ihrer Seele verschmelzen kann. Wofür wird es benötigt? Denn durch eine solche Befruchtung entsteht von der Art her ein völlig neues geistliches Wesen. Sozusagen ein Engel. In ihm ist, bildlich gesprochen, das Merkmal der Gene der Ewigkeit der Seele und der Gene der mächtigen Lebenskraft manifestiert. Natürlich ist das alles sehr grob und primitiv gesagt. Aber trotzdem hoffe ich, dass es durchaus eingängig ist. Im Allgemeinen ist es ungefähr so wie in der Chemie. Wenn man die Gesetze der ablaufenden Prozesse kennt und zwei verschiedene chemische Elemente geschickt kombiniert, dann entsteht eine völlig neue Verbindung, eine Substanz mit einem unglaublichen Energievorrat. Die Chemie ist natürlich ein gutes Beispiel. Aber bleiben wir lieber bei der physiologischen Ebene. Das ist, so komisch es auch klingt, tatsächlich verständlicher, antwortete Nikolai Andrejewitsch mit einem Lächeln. Was ich fragen wollte, ist, was ist, wenn ein Mensch sich im Laufe des Lebens geistlich auf den Weg zu eben dieser Eizelle-Seele durchgearbeitet hat, aber zum Beispiel es während des Lebens nicht geschafft hat, diese zu befruchten? Was passiert dann? Im Grunde genommen hat jeder Mensch im Laufe seines Lebens die Chance, die Seele zu befruchten und ein neues Wesen zu werden. Das Wichtigste ist, es zu wollen, das Ziel zu erreichen, die negativen Gedanken und Zweifel abzulehnen und sich ganz auf das eine Ziel, auf die Kultivierung der inneren Liebe des eigenen geistlichen Ursprungs, zu konzentrieren. Wenn ein Mensch langsam, aber sicher den geistlichen Weg beschreitet, dann beginnt bildlich gesprochen die Hülle der Eizelle-Seele dem Ansturm der Persönlichkeit nachzugeben. Auch wenn dieses Spermium es noch nicht geschafft hat, es zu befruchten, sondern nur eine kleine Bresche auf dem Weg zum Geistlichen geschlagen hat, nimmt das nächste Spermium Persönlichkeit seinen Platz auf der Wache ein. Es wird unter etwas besseren Bedingungen als sein Vorgänger arbeiten können. Es bedeutet, dass in ihm mehr Gutes, mehr Positives vom Moment der Geburt an vorhanden sein wird. Nehmen wir als Beispiel die Kinder. Zwei Kinder werden in einer Familie geboren. Bei identischen Erziehungsbedingungen ist das eine Kind egoistisch, böse, selbstsüchtig, gleichgültig gegenüber dem Schmerz anderer, während das andere Kind freundlich, großzügig, offen für Menschen ist. Das ist das Maß für die Arbeit früherer Persönlichkeiten in ihm. Das erste Kind muss sein ganzes Leben lang hart arbeiten, um ein bisschen gütiger zu werden. Das heißt grob gesagt, um aus der Garage von Kakudämon herauszufahren. Und das zweite ist bereits auf einem geistlichen Weg und hat die Möglichkeit, seinen Agathodämon mit der Kraft der Liebe zu stärken. Und nach ihrem Lebensabschnitt wird jeder von ihnen von dieser Frucht der Gefühle leben, die sie während ihres Lebens für sich selbst kultiviert haben. Ja, in der Tat, dieses wahre Ich hatte etwas über die Frucht der Bitterkeit gesagt. Das Einzige, was seinen Schmerz lindert, ist, wenn in der neuen Persönlichkeit ein Aufschwung des Glaubens und der Liebe stattfindet. Für ihn ist es nicht nur eine Erleichterung, es ist sogar wie eine Beruhigung, wie ein süßer Schlummer eines von Schmerzen Gequälten, wenn dieser Schmerz vorübergehend nachlässt. Aber sobald die neue Persönlichkeit ihr Zentrum der negativen Gedanken einschaltet, beginnt die Agonie von vorne. Absolut richtig. Deshalb wurde die Bedeutung des Geistlichen im Leben der Menschen, die Dominanz des Agathodämons, immer betont, fügte Sensei hinzu. Nikolai Andrejewitsch hörte aufmerksam zu, weil er dachte, dass Sensei noch etwas sagen würde. Es folgte aber keine Fortsetzung, und er sagte: Wenn die Menschen wüssten, was sie im Jenseits erwartet, würden sie vielleicht nicht solche Fehler machen. Wie ist es bei uns? Die Heiligen sagen schon seit Generationen, glaubt, und wir haben immer noch unsere Zweifel. Ganz genau. Es sollte aber keine Zweifel am Glauben geben. In der Welt des tierischen Ursprungs sind Zweifel erlaubt. Aber in der geistlichen Welt, in der Welt der ernstzunehmenden Energien, ist jeder Zweifel folgenschwer mit globalen Konsequenzen. Ja, das Interessanteste ist in unserem Fall. Es stellte sich heraus, dass dieser innere Beobachter ein ganz anderes Bild sah. Eine mächtige negative Kraft drückte auf das Mädchen, die ihre Realität in den tiefsten Schichten ihres Unterbewusstseins veränderte. Und es war diese Kraft, die ihren Verstand beherrschte und sie zu selbstmörderischen Handlungen trieb. Eine Kraft, sagst du? Sagte Sensei und sein Gesicht wurde streng. Er schwieg eine Zeit lang nachdenklich und wollte dann etwas sagen, aber dann kamen die Jungs ins Büro und Sensei murmelte nur: In Ordnung, wir klären das. Er vereinbarte mit Nikolai Andrejewitsch, wann er kommen würde, um das Mädchen anzuschauen, und dann wendete er sich den Nachrichten der eingetroffenen Gruppe zu. Nikolai Andrejewitsch begrüßte Sensei freundlich am Eingang der Klinik und führte ihn wie ein Fremdenführer durch die verschlungenen Labyrinthe des Krankenhauskomplexes. Endlich erreichten sie die richtige Station, wo potenzielle Selbstmörder und Menschen mit schweren Depressionen behandelt wurden. Sensei ging nachdenklich zusammen mit dem Psychotherapeuten entlang des langen Krankenhauskorridors. Nikolai Andrejewitsch berichtete über die neuen Untersuchungsergebnisse. Die Tür eines der Zimmer stand offen. Auf dem in der Zimmerecke stehenden Bett lag ein ungepflegter Mann mittleren Alters und schaute gleichgültig durch die Türöffnung. Im Vorbeigehen blieb Sensei abrupt stehen, schaute in die Augen dieses Patienten und wandte sich ihm plötzlich zu. »Wohin? Wir müssen doch weiter!« verstand Nikolai Andrejewitsch nicht und dachte, dass Sensei sich verlaufen hat. Aber Sensei reagierte in keiner Weise auf seine Worte. Er betrat zielstrebig das Zimmer und setzte sich neben den Patienten. Nikolai Andrejewitsch folgte ihm erstaunt. Der Mann machte sich nicht einmal die Mühe, die Besucher anzusehen, sondern starrte immer noch gleichgültig auf die Türöffnung. »Und wie lange drehst du hier schon Däumchen?« fragte Sensei und sah den Mann an, als wäre er ein alter Bekannter. »Seit fast einem Monat«, antwortete Nikolai Andrejewitsch, der neben Sensei stand. »Dritter Selbstmordversuch, schwere Depression, gar nicht ansprechbar. So liegt er tagelang.« Aber Sensei schien die Worte des Therapeuten zu ignorieren. Plötzlich begann er, ein seltsames Gedicht zu rezitieren. »Das höchste Geschenk, ungeboren zu sein. Doch wenn du das Licht des Tages erblickt hast, dann komme wieder auf Kurs und kehre zurück in den Schoß des ursprünglichen Nichtseins.« Sensei lächelte nur rätselhaft. Bei den ersten Zeilen blitzte ein Funke des Interesses beim Patienten auf. Er wandte den Kopf dem ungewöhnlichen Besucher zu und sprach, sobald er mit dem Rezitieren fertig war, mit Bewunderung aus: »Sophokles, haben Sie auch diesen antiken griechischen Dramatiker gelesen?« Sensei antwortete nur mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Es ist schön, einen Gleichgesinnten zu treffen«, murmelte der Patient bewundernd, wie zu sich selbst. Doch dann platzte aus ihm eine ungestüme Rede aus. »Ich hätte nicht gedacht, dass in solchen Couleurs eine Stimme erklingt, die diese unschätzbaren Zeilen des Menschen, der diese vor fast 2500 Jahren erschuf, wiedergab. Erstaunlich. Ich habe gerade über sie nachgedacht. Welch wahre Worte! Aber ich erinnere mich, dass er auch noch andere Worte sagte. Wie schrecklich kann der Verstand sein, wenn er dem Menschen nicht dient?« bemerkte Sensei. »Oh, kommen Sie, der Verstand ist für einen Mensch Geschenk und Fluch zugleich. Erinnern Sie sich an die Worte von François de La Rochefoucauld. Der Verstand ist immer das Opfer der Täuschung des Herzens. Wer, wenn nicht ich, soll es verstehen? Die Leute versuchen immer, den Verstand eines anderen herabzuwürdigen, aber sie schaffen es kaum. Und dann rächen sie sich grausam an ihm, indem sie ihn anfeinden. Und nur der Tod ist seine Rettung. Wie Cicero sagte, vom Bösen, nicht vom Guten wird man durch den Tod befreit. In der Bibel, in Prediger, Kapitel 9, Vers 4, gibt es eine Stelle wie diese. Denn bei allen Lebendigen ist, was man wünscht, Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser, denn ein toter Löwe. Hoffnung? Hoffnung ist nichts anderes als ein leeres Geräusch, sagte der Mann traurig. Und plötzlich begann er sich zu beklagen und schüttete seine ganze Bitterkeit aus. Niemand versteht mich, weder meine Freunde, noch meine Kollegen, noch meine Verwandten. Warum sollte ich dann leben? Wie kommt es, dass manche Leute Glück haben und Leute wie ich nur Ärger bekommen? Vielleicht bin ich schlechter als die anderen. Warum weiterleben, wenn die Welt mir gegenüber so feindlich ist? Wenn selbst sie mich verlassen hat. Das Leben hat für mich jeden Sinn verloren. Können Sie etwa so einen Herzschmerz fühlen wie ich? Ein Schmerz, der mich von innen zerfrisst, mich in Stücke zerreißt? Mein Leben ist für mich eine Qual. Und niemand kann es mir ausreden. Ich will sterben. Du willst sterben? Und was hast du in diesem Leben gemacht? Du stirbst jetzt. Und was ist dann? Ich werde nicht leiden. Wirst du nicht? Glaubst du, dass du dort Ruhe finden wirst? Du glaubst, du kannst dich von deinem Übel, von deinem Schmerz befreien? Naiver Mensch. Dort wird es für dich noch schlimmer sein. denn alles, was jetzt in dir dominiert, wird sich dort vermehren. Hier hast du eine Chance. Jenseits der Grenze jedoch wird nur die Frucht deiner Entscheidung bleiben. Was man sieht, das erntet man. Das ist nur Sophistik, nur Worte, nichts dahinter. Wenn ich einschlafe, fühle ich mich gut. Wenn ich aufwache, fühle ich mich schlecht. Ich möchte friedlich einschlafen, für immer. Und es wird mir dort gut gehen. Und deine Worte sind nur Worte. Nur Worte? Sensei nahm seine Hand und zog kräftig daran. Dann lass uns zur Realität übergehen. Während Senseis Handlung wurde der Mann ohnmächtig. Ein Krampf lief plötzlich durch seinen Körper, sein Kopf fiel leblos auf das Kissen. Alles verschwand, nur ein Gefühl von Unendlichkeit und grenzenloser Freiheit erfasste sein Bewusstsein vollständig. Gelassenheit und Ruhe umhüllten ihn harmonisch von allen Seiten. Welch eine Glückseligkeit! Es gibt keinen Körper, kein Ärger, kein Leiden. Das muss das Paradies sein. Ich bin frei, endlich frei. Ertönte irgendwo aus dem unsichtbaren Bewusstsein eine lang erwartete Arie. Doch plötzlich kam aus dem Nichts eine wohlklingende Stimme. Naiver Mensch, bist du etwa frei? Etwas Schreckliches geschah. Er wurde unaufhaltsam gegen seinen Willen, gegen seinen Wunsch, in diesem glückseligen Zustand zu bleiben, irgendwo hingezogen. Was für eine starke Anziehungskraft, als würde jemand dein Bewusstsein ausdehnen, es auf etwas ausbreiten, das dir sehr ähnlich ist. Mit furchtbarem Schmerz erscheint wieder die ganze vergangene Negativität, aber nicht fragmentarisch, wie in den letzten Minuten der Existenz, sondern hart, total, wie für das ganze Leben, konzentriert in einem schrecklichen, schmerzhaften Klumpen von Kümmernissen, Hass, Bösem, Angst. Kehrt etwa das alte Leiden wieder zurück? Aber, mein Gott, wie schwer und unerträglich ist es geworden! Welche sengenden, seelischen Qualen lasten mit unerträglicher Schwere auf mir! Ein erstickendes Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Angst, Panik. Das ist die sich verschlimmernde Tragödie der Unvermeidbarkeit des stattfindenden Prozesses. Aber was ist es? Das kann nicht sein. Überhaupt keine Lebenskraft. Und wie kann man das Leiden unterdrücken? Ein akutes Gefühl des zerreißenden Seelenschmerzes und kein einziger Tropfen Lebenskraft, um etwas zu ändern. Die Angst wächst wie eine Schneelawine. Der Seelenschmerz verstärkt sich um ein Vielfaches. Aber gab es während des Lebens wirklich so viel davon? Nein, nein, das kann nicht sein. Diese dünnen Hüllenpersönlichkeiten, die unter mir sind. Das ist ihr Schmerz. Aber warum habe ich so starke Schmerzen? Das bin doch ich selbst. Wie erdrückend dieses Negative ist, welcher Schmerz davon ausgeht. Ich halte das nicht aus, ich kann nicht mehr. Wo bin ich? Seltsam, der Schmerz scheint nachgelassen zu haben. Aber das Leiden der Seele bleibt. Der Seele? Oh Gott, sie ist ganz in der Nähe. Da ist sie. Schwingt wie unter einer Schicht dünner Hüllen, wie unter dem dünnen Film einer Seifenblase. Wie deutlich spürt man das Wogen ihrer Ewigkeit und ihres Friedens. Sie ist so nah und so unerreichbar. Eine überwältigende Sehnsucht nach wahrer Heimat. Es fehlt nur ein Tropfen Lebenskraft, um in die heimatliche Ewigkeit einzutauchen, um für immer den Qualen zu entkommen. Wie spürbar ist dieser sinnliche Kontrast. Nein, in der Seele gibt es kein Leiden. Dort gibt es Gott und Frieden. Dort gibt es keinen Platz für Schmerz. Der ganze Schmerz ist in mir. Es erklang ein lauter Babyschrei. Wo bin ich? Bin ich im Körper eines Kindes? In einem neuen Körper? Aber die Freude, die ihn ergriffen hatte, wurde sofort durch Schwere und Bedrückung ersetzt. Ein Krampf lief durch den Körper des Babys. Wie unerträglich schmerzhaft ist es! Was ist das? Eine schwere Form der Zerebralparese, sprach ein großer Mann mit einem weißen Kittel zu einer Frau, die sich über das Kind beugte, mit hallender Stimme. Es kann nicht sein. Zerebralparese? Das kann nicht sein. Ein heftiger Krampf verdrehte erneut den wehrlosen Körper. Welch schrecklicher Schmerz! Oh Gott, wofür? Zu viel Negatives? War mein Tropfen der letzte in der Schale des Gleichgewichts? Was habe ich getan? Was für ein schrecklicher Preis, den ich für meine Vergangenheit zahlen muss. Was für ein Dummkopf war ich, mein ganzes Leben lang, mich in meinem eigenen Ego einzuschließen. Und was nun? Mit klarem Verstand lebenslang, in diesem hilflosen Körper gefangen? Was habe ich nur getan? Ich habe mich selbst ruiniert. Ich habe mich in noch schlechtere Existenzbedingungen getrieben. Ich habe noch mehr Elend über mich gebracht. Und die Seele ist so nah. O Herr, vergib mir. Du warst immer bei mir und ich. Verzeihe mir, wie töricht und unnütz habe ich dein unbezahlbares Geschenk, das Leben, vergeudet. Wie wenig Gutes habe ich getan, um deiner Ewigkeit nur ein wenig näher zu kommen. Wie kostbar ist in Wirklichkeit jede Sekunde des Lebens. Wie beschämend und schmerzhaft ist die verpasste Rettungschance. Was soll man jetzt tun, wenn die Kraft und die Gelegenheit in der unwiderruflichen Vergangenheit geblieben sind und in der Gegenwart gibt es nur die schmerzhafte Betrachtung der gleichen dummen Fehler, die von der neuen Persönlichkeit wiederholt werden. Ihre wachsende Wut, die das Leiden der in ihr gefangenen Persönlichkeiten noch mehr vergrößert. Und diese wiederum verschlimmern ihr Leiden mit ihrem Schmerz. Ein Wesen ohne Lebenskraft. Wie furchtbar ist das? Ich fühle, ertrage alles, leide im Inneren meiner neuen Persönlichkeit, aber ich kann nichts ändern. Es ist wie ein verwunschener Kreis. Der Kreis der Hölle, in den ich mich durch meine Dummheit getrieben habe und der nun für mich zu einer sengenden Ewigkeit werden wird. Der Tod, wie es sich herausstellt, bewahrt nicht vor Schmerzen. Er verschlimmert nur das Innere, das man im Leben angesammelt hat. Gott, verzeihe mir, wenn du kannst. In diesem Moment der aufrichtigen Reue begann etwas unglaublich Mächtiges und Starkes, sein Wesen aus dem Körper des behinderten Kindes herauszuziehen. Nur mit Mühe konnte er sich von dieser Materie lösen und ein Gefühl von ungeahnter Freiheit und Leichtigkeit überkam ihn. Aber gleichzeitig blieb die Angst, wieder ein machtloser Beobachter des Lebens seines eigenen Wesens zu sein. Dann begann eine mächtige, unsichtbare Kraft, ihn wieder in einen anderen Körper zu treiben. Aber was für ein Glück! Es war sein eigener Körper. Er roch den Duft des Lebens, spürte, wie er aufs Bett sank und sich mit seinem gesunden Körper, in dem das junge Blut mächtig rauschte, verband. Und all diese unglaubliche Erfahrung, die Rückgewinnung seiner früheren Lebenskraft, überflutete seinen Verstand. Er erkannte plötzlich mit großer Erleichterung, dass er lebt, dass er in seinem eigenen Körper ist und dass die schöpferische Kraft des Lebens in seinen Händen liegt. Und vor allem war noch nicht alles verloren für seine eigene Seele, für die Befreiung derjenigen seiner Persönlichkeiten, die einen großen Schmerz ertrugen, die die Geiseln ihrer Wahl sind. In ihm wurde ein großer Wunsch geweckt, zu leben zum Wohle der Menschen für seine Seele, zu lieben um der Liebe willen und zu leben um der Liebe zu allem Seienden willen. Nachdem er dies erkannt hatte, erlebte er nicht nur Freude, sondern Jubel derer, die in ihm seit Ewigkeiten in der Hülle seiner eigenen Hölle schmachteten und mit Wehmut und Reue durch die durchsichtige Wand der Seele auf deren rettende Arche blickten. Und er spürte die Bewegung dieser mächtigen Arche, auf der er der Kapitän war, der die Segel in Richtung der Ewigkeit des Schöpfers gesetzt hatte. Der Mann öffnete die Augen. Er sah denjenigen an, der seine Hand hielt. In seinen Augen sah er den Schein des großen Lichtes, in dessen Strahlen sich auch der Glanz seiner Seele widerspiegelte. Er erkannte, wer vor ihm war. Und in diesem Moment erkannte er die ganze Fülle des Gottesgeschenks in Form von der ihm gewährten Chance. Zum ersten Mal in seinem Leben erlebte er ein wahres Gefühl von vollem, umfassendem Glück. Unfähig, es in Worten auszudrücken, drückte er mit Dankbarkeit die Hand desjenigen, der ihm den Weg erleuchtet hatte. Und dieser, ihn ohne Worte verstehend, antwortete auch mit dem aufrichtigen Händedruck, als ob er dem Kapitän eine gute Reise wünschte. In diesem stillen Moment wurde alles gesagt, was nicht in Worten ausgedrückt werden konnte, denn es war eine wahre Unterhaltung der Seelen. Der Mann sprang schnell aus dem Bett, warf seine Sachen schnell in eine Tüte und rannte zur Zimmertür. Nikolai Andrejewitsch, der nicht verstand, was mit dem Patienten in der Minute der Ohnmacht passieren konnte, rief ihm hinterher: »Hey, halt, wo willst du hin?« Der Mann sah sich um, warf ihm einen glücklichen Blick zu und kehrte hastig zum Arzt zurück. Er schüttelte dankbar seine Hand und sagte: »Doktor, du hast keine Ahnung, wie viel ich in meinem Leben zu tun habe. Doktor, du kannst dir nicht vorstellen, was Leben ist. Lebe, Doktor!« Mit diesen Worten eilte er aus dem Zimmer. Verblüfft über die plötzliche Verwandlung des Patienten, schaute Nikolai Andrejewitsch Sensei verwirrt an. »Was ist mit ihm passiert?« »Pfleger!« Sensei lächelte und hielt ihn auf. »Es ist nicht nötig. Er ist einfach gesund geworden.« Sie gingen hinaus auf den Korridor und blickten dem sich schnell bewegenden Mann nach. »Ich verstehe noch immer nicht, was passiert ist«, sagte Nikolai Andrejewitsch verblüfft und war immer noch erstaunt. Sensei antwortete ziemlich rätselhaft und zitierte den Vers von Omar Khayyam. »Hölle und Himmel, behaupten die Heuchler, sind Kreise des Schöpfungspalastes. Ich schaute in mich und entlarvte diese Lüge. Hölle und Himmel sind wahrlich zwei Hälften der Seele.« »Ich habe es nicht verstanden.« Nikolai Andrejewitsch sah Sensei weiterhin fragend an. »Entspanne dich, Doktor«, sagte Sensei und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Das Wichtigste ist, dass dein Patient es verstanden hat.« »Und was hat Omar Khayyam damit zu tun?« Er zuckte verwirrt mit den Schultern. »Nun, Omar Khayyam hat definitiv nichts damit zu tun«, sagte Sensei mit einem gutmütigen Lächeln. Als Sensei und der Doktor Alinas Zimmer betraten, erstrahlte das Mädchen sichtlich und begrüßte sie freundlich. Sensei setzte sich hin und begann mit ihr ein lockeres Gespräch, welches unauffällig auf Alinas Problem überging. Nach einer Weile begann sie ihm nicht nur von ihrem Leben zu erzählen, sondern öffnete sich innerlich und versuchte all das, was sie in diesem Moment so belastet hat, offenzulegen. Nikolai Andrejewitsch bewunderte wieder einmal die Art und Weise, wie Sensei das Gespräch führte. Er sprach mit Leichtigkeit mit Menschen aller Altersgruppen, sodass der Mensch nicht nur zu einem offenen Dialog bereit war, sondern mit ihm die innersten Themen sehr gerne besprach. Es schien, dass der Mensch nicht nur über sein Problem sprach, sondern eine große Erleichterung, Zufriedenheit und sogar eine Art Seelenfrieden erlebte, da er in Senseis Worten nicht nur mitfühlendes Verständnis fand, sondern, und das war das Wichtigste, ungewöhnlich klare und einfache Antworten auf die bewegenden Fragen erhielt. Nikolai Andrejewitsch hatte den Eindruck, dass nicht die Worte als solche im Prozess dieses Dialogs wichtig waren, sondern irgendwelche unsichtbare Fäden der inneren Kommunikation. Wenn er selbst bei solchen Gesprächen als Beobachter anwesend war, erlebte er einen unerklärlichen Zustand des geistlichen Aufschwungs. Es war so, als ob von Sensei selbst eine wohltuende Energie ausgehen würde, die auf die Anwesenden eine heilsame Wirkung hatte. Auch jetzt, als Sensei mit Alina sprach, fühlte Nikolai Andrejewitsch mehr als deutlich, dass die eigentliche Therapie von Sensei gerade auf der nonverbalen Ebene stattfand. Während das Mädchen Sensei bereitwillig von ihren Abenteuern erzählte und detailliert ihre Herzensangelegenheiten und ihren Liebeskummer schilderte, was sie übrigens dem Arzt nicht in solchen Details erzählte, schaute Sensei ihr währenddessen aufmerksam in die Augen. Nikolai Andrejewitsch hatte den Eindruck, dass sich Senseis Blick irgendwie ständig veränderte, als ob er nicht nur schaute, sondern mit etwas Unsichtbarem kämpfte. Als das Gespräch zu Ende war, verspürte sogar Nikolai Andrejewitsch ein unerklärliches Gefühl der Erleichterung, ganz zu schweigen von Alina. Wie man sagt, als ob ihm ein Stein von der Seele genommen worden wäre. In diesem Moment bekam der Arzt eine unerklärliche innere Zuversicht, dass mit dem Mädchen jetzt alles in Ordnung sein wird. Obwohl das Bewusstsein, voll von medizinischer Skepsis, immer noch an einer erfolgreichen Heilung dieser Patienten zweifelte. Als sie das Zimmer verließen, fragte der Psychotherapeut: »Und? Was meinst du?« kam Sensei aus seinen Gedanken Wie geht es dem Mädchen? Ah, du kannst sie ruhig entlassen. Hör mal, du kannst es so gut, wenn man die Berichtszeit nicht mitzählen würde, hast du in 10 Minuten 2 Patienten gesund gemacht. Gib diese Vertebrologie auf, komm zu uns. Kannst du es dir vorstellen, wie nützlich das für das Land wäre? Sensei lächelte. Typisch Menschen. Ihr wollt einfach, dass jemand kommt und alles für euch erledigt. Seid ihr selbst zu schwach dafür? Nun, nach den Statistiken zu urteilen, sind wir zu schwach, lachte Nikolai Andrejewitsch. Laut Statistik. Nun, die Zahlen regieren die Welt, versuchte Nikolai Andrejewitsch zu scherzen. Da liegst du falsch. Sie zeigen nur, wie Menschen die Welt regieren, wandte Sensei ernsthaft ein. Stimmt auch wieder, lächelte Nikolai Andrejewitsch. Was ist also wirklich mit dem Mädchen passiert? Schließlich ist sie ein ganz normales Kind. Was war der auslösende Mechanismus ihrer suizidalen Handlungen? Interessiert dich das als Wissenschaftler? Fragte Sensei irgendwie eigenartig. Nikolai Andrejewitsch war sogar ein wenig verwirrt. Nein, nicht nur. Auch als praktizierenden Psychotherapeuten. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie akut die Themen der Autoaggression und Suizides heutzutage ist, vor allem bei Kindern. Alinas Fall ist leider in letzter Zeit typisch geworden. Ganz normale Kinder aus recht wohlgehütetem Hause, mit optimistischen Zukunftsplänen, gut gelaunt und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, begehen sie Selbstmord. Und die Medizin scheint hier machtlos zu sein. Und womit behandeln wir? Mit traditioneller Methode, mit Psychopharmaka. Und um ganz objektiv zu sein, die Erfolge der Psychopharmakologie haben das Niveau der Suizidalität nicht grundlegend verändert. Was bringt es, wenn der Patient durch das Schlucken von Tabletten eine vorübergehende symptomatische Verbesserung hat? Denn der Arzt bekommt dadurch oft einen chronischen Patienten, der periodisch oder dauerhaft lebenslang behandelt werden muss. Weißt du, wie unser Fachjargon die Angewohnheit eines Patienten nennt? Auf medikamentöse Unterstützung angewiesen zu sein? Oswerin, denn ohne Medikamente werden die Patienten noch reizbarer, als sie es vor der ständigen Medikamenteneinnahme waren. Eigentlich, um den Angstzustand zu überwinden, muss man an sich selbst arbeiten. Selbstvertrauen entwickeln und sich willentlich anstrengen. Am einfachsten ist es natürlich, eine Tablette zu schlucken und eine imaginäre Leichtigkeit und trügerische Sicherheit zu erlangen. Aber die Frage ist, was mit den Menschen nach der Tablettenwirkung passiert. Schließlich werden die Probleme als solche nicht verschwinden. Die Fragen bleiben also unbeantwortet. Wobei man jetzt versucht, die Physiotherapie als nicht medikamentöse Methode zur Behandlung des autoaggressiven Verhaltens einzusetzen. Die Zahl der Suizide ist trotzdem nicht rückläufig. Und es geht nicht um diejenigen, die bereits von uns gegangen sind. Es geht um die Menschen, die es immer wieder versuchen. Es ist eine echte Epidemie. Ja, als Wissenschaftler bin ich darüber besorgt. Aber nicht aus Neugierde. Du sollst wissen, dass nach den Daten der Weltgesundheitsorganisation in der 2. Hälfte unseres Jahrhunderts der Selbstmord die 4. häufigste Todesursache ist und das mit steigender Tendenz in den letzten Jahrzehnten. Über 600.000 Menschen begehen jedes Jahr auf der Welt Selbstmord. Und die postsowjetischen Staaten? Wir haben uns der Gruppe der Länder mit einer hohen Selbstmordrate angeschlossen. Wann war das jemals der Fall? In Russland gab es noch im letzten Jahrhundert nur 2 oder 3 Suizide pro Großregion. Und was am wichtigsten ist, neben den Rentnern stirbt nun auch der arbeitsfähige Teil der Bevölkerung im Alter von 30 bis 40 Jahren. Und immer häufiger begehen junge Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Suizidversuche. Aber das Bedauerlichste ist, dass es in den letzten Jahren einen dramatischen Anstieg der Selbstmorde bei Kindern im Alter zwischen 5 und 14 Jahren gab, oft mit langen Vorbereitungen auf den Suizid. Also das ist schon ein völlig abnormaler, unerklärlicher Prozess. Deshalb ist es für mich so wichtig, den wahren Grund für suizidale Handlungen zu kennen. Glaube mir, wenn ich den Grund kennen werde und helfen könnte, wenigstens einige dieser Menschen zu retten, dann habe ich mein Leben nicht umsonst gelebt. Daher würde ich dein Wissen als eine Ehre betrachten, nicht nur für mich, sondern auch für diejenigen, denen es helfen wird. Sensei schaute aufmerksam in die Augen von Nikolai Andrejewitsch. Gut, aber sei darauf vorbereitet, dass das, was ich dir gleich offenbaren werde, viel ernster ist, als du dir vorstellst. Das, was Sensei erzählte, verblüffte Nikolai Andrejewitsch in der Tat. Mehrere Tage lang war der Psychotherapeut nicht er selbst und dachte über das Gehörte nach. Diese Information erlaubte es nicht nur, die verborgene Seite des Problems der Massenselbstmorde in der Gesellschaft zu sehen, sondern auch die Wurzel dieses Übels zu erkennen. Der Doktor begann, die seltsamen Fälle aus den Anamnesen einiger seiner Patienten zu analysieren. Und er war unsagbar erstaunt über das, was offensichtlich war. Viele Dinge wurden klar. Es stellte sich heraus, dass der heimliche Wunsch vieler Menschen, in bestimmten Lebensabschnitten Selbstmord zu begehen, nicht immer ihr Wunsch und kein so geheimer Gedanke ist, vor allem nicht für einige Individuen aus deren Umfeld. Nikolai Andrejewitsch erinnerte sich sogar an einen Fall aus seiner Jugend. Man muss zugeben, es gab eine Phase während der Zeit seines Studiums, in der alles drunter und drüber ging und das weitere Leben absolut sinnlos erschien. Man kann nicht sagen, dass der zukünftige Arzt tatsächlich einen Selbstmordversuch unternommen hat. Nein, aber der Gedanke daran drehte sich aufdringlich in seinem Kopf, trotz seines festen Lebensoptimismus. Wenn er damals nur diese Information gehabt hätte. Es hätte nicht eine so schmerzhafte, quälende Folter von überwältigenden Gedanken gegeben, die zu tragischen Folgen hätten führen können. Damals hat ihn eine unvorhersehbare Situation gerettet. Man kann sagen, ein glücklicher Zufall, der plötzlich auftauchte und die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Und war es wirklich ein Zufall? Vielmehr war es Vorsehung. Indem er sich an die Ereignisse vergangener Tage erinnerte und sie analysierte, verstand Nikolai Andrejewitsch, warum gerade damals ein solch verderblicher Gedanke so aufdringlich war und wer aus der nächsten Umgebung wirklich durch seinen Tod lecker speisen wollte. Beunruhigend war auch die Tatsache, dass wenn früher die Begegnung mit solchen negativen Subjekten eine Seltenheit war, es heutzutage von ihnen und ihren bösen Taten wimmelte. Die Ernsthaftigkeit, Globalität und Gefahr des Problems für die Gesellschaft verstehend, konnte Nikolai Andrejewitsch nicht anders und erzählte Pater Johann von dem Gespräch mit Sensei. Dieser war nicht weniger erstaunt über das, was er hörte, und erzählte seinerseits Sergei davon. Sergei war ein Freund von Sensei und Wano. Er gehörte zu dem engen Freundeskreis aus Senseis Umfeld, die sich nicht nur um die geistliche Entwicklung ihres Wesens sorgten, sondern auch, so seltsam es heute klingt, um das Schicksal ihres Heimatlandes. Er war etwa 30 Jahre alt, ein Mann mit gewöhnlichem Aussehen, ohne besondere Merkmale. Trotz seines jungen Alters hatte Sergei bereits jede Menge Erfahrung im militärischen Bereich. Nachdem er in seinem Leben viel gesehen und viel erlebt hat, hat er irgendwann fast den Glauben an den Sinn seines Lebens verloren. Doch die unvergessliche Begegnung mit Sensei stellte nicht nur seine Weltanschauung auf den Kopf, sondern gab ihm auch einen starken Impuls für das Leben und vor allem für den Sinn seines Daseins. Als unermüdlicher Patriot seines immensen Heimatlandes, der in seiner Seele den großen Wunsch verspürte, den Menschen zu helfen und Gott zu dienen, konnte Sergei solchen Informationen gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Nikolai Andrejewitsch, Wano und Sergei trafen sich und beschlossen, Sensei ausführlicher über das Problem zu befragen, sozusagen alles aus erster Hand zu erfahren und darüber nachzudenken, was sie Nützliches zumindest für die Stadt, wo sie wohnten, tun könnten. Zum Ende des Arbeitstages kam dieses Trio in die Praxis von Sensei. Das gesamte medizinische Personal und die Patienten waren bereits gegangen. Sensei lud seine Freunde in sein Büro ein. Als er ihre Bitte hörte, stand er von seinem Sessel auf und ging nachdenklich hin und her. Ihr habt keine Ahnung, welche ernsthafte, aufwendige, geistliche Arbeit ihr auf euch nehmen wollt. Nikolai Andrejewitsch zuckte mit den Schultern. Wir werden sicher vor keinen Herausforderungen zurückweichen. Und wohin soll man zurückweichen? Moskau liegt hinter uns, fügte Sergei mit einem Lächeln hinzu. Tatsächlich können wir nicht zurückweichen, seufzte Pater Johann. Es wimmelt bereits von diesen Ungeheuern. Sie krabbeln aus allen möglichen Ecken und Enden. Wenn auch wir genauso gleichgültige Schlafwandler wie die anderen bleiben, wer wird dann die Menschen aus dem Schlaf wecken? Wer wird ihnen den verhängnisvollen Abgrund zeigen, dem sie sich in ihrer Gleichgültigkeit nähern? Sensei dachte einige Minuten lang nach, schaute jeden der Sitzenden aufmerksam an als ob er das für und wider ihrer Persönlichkeiten abwägen würde, und sagte schließlich: Na gut, wie ihr wollt. Das Trio lebte auf und schaute sich gegenseitig aufmunternd an. Und Sensei lief im Büro hin und her, setzte sich dann wieder in seinen Sessel und begann zu erzählen. Nun, um das Problem zu verstehen, muss man es von innen heraus erforschen. Sehr viele sogenannte Krankheiten der Menschen, plötzliche depressive Zustände, Suizidversuche, einschließlich des Falles, der von unserem unnachahmlichen Susanin vermittelt wurde. Selbstmorde, Unfälle, Morde sind oft eine Folge von Handlungen aus dem Kreise eines Kanduks. Wer ist ein Kanduk? In verschiedenen Teilen der Erde wird er unterschiedlich genannt. All die Geschichten über die schrecklichsten Vampire unter den Menschen, das ist ein Geschwätz im Vergleich zu dem, was der Kanduk treibt. Im Prinzip sind all diese abergläubischen Vorstellungen über Werwölfe, Ghule, Vampire, Blutsauger nicht unbegründet. In der Volksfolklore werden Vampire als Tote dargestellt, die angeblich aus dem Grab aufsteigen und das Blut der Lebenden saugen. Übrigens, diese Geschichten, obwohl vieles darin erfunden ist, sind dennoch nicht weit von der Wahrheit entfernt. Die Kanduks sind in Wirklichkeit zu ihrem völligen geistlichen Untergang, das heißt zum endgültigen Tod verdammt. Aber für eine gewisse Zeit sind sie in der Lage, bewusst in neuen Körpern wiedergeboren zu werden und sich von dem Prana der Menschen zu ernähren. Prana, Prana, murmelte Pater Joran, ist es die Lebenskraft? Ja, ich habe euch einst schon erzählt, dass Prana die Lebensenergie ist, die ein Mensch im Moment seiner Zeugung erhält. Die Menge des Pranas bestimmt im Allgemeinen die Lebensdauer des Menschen. Es bedeutet, Prana wird während des Lebens verbraucht. Und wenn es zu Ende geht, stirbt ein Mensch. Von alleine wird es praktisch nie wieder aufgefüllt, aber es ist eine sehr starke und effektive Kraft, weshalb es so wertvoll ist. Genau, nickte Pater Joran, ich erinnere mich, dass ich den Begriff schon kenne. Also, der Kanduk stiehlt das Prana der Menschen und nutzt es nicht nur als Nahrung, sondern auch als Kraft zur bewussten Wiedergeburt von Körper zu Körper. Bildlich gesprochen, um seine Batterien aufzuladen. Und auch für allerlei übernatürlichen Unsinn, der ihm Macht über seine Opfer verleiht. Der Kanduk ist nicht nur ein Mensch. Oder besser gesagt, es ist ein ehemaliger Mensch, der zu einer Art Parasit geworden ist. Das ist ganz natürlich. Wo es eine Verschmelzung vom Tierischen und Geistlichen gibt, wie zum Beispiel hier auf der Erde in Form des Menschen, gibt es solche Geschöpfe, die auf dieser Verschmelzung parasitieren. Man kann sagen, dass all dieser Abschaum die Begierde und Unersättlichkeit der Materie anbetet. Obwohl die Kanduks und ihr Kreis im Grunde genommen nichts mit Luzifers System zu tun haben, sie sind solche neutralen Zwischenkreaturen, weder das eine noch das andere. In der Regel handeln sie sehr vorsichtig und verdeckt. Du sagtest, ihr Kreis, stellte Sergej klar. Bedeutet das, sie handeln nicht allein? Natürlich nicht. Der Kanduk ist direkt an Helfern interessiert. In erster Linie sind sie seine kostenlose Nahrung. Menschliches Prana, das er aus ihnen für sich selbst langsam abzapft. Zweitens braucht er die Auffüllung des Pranas, das sie für ihn sammeln, für die Zeit des Übergangs von einem Körper zum anderen. In der Regel versucht der Helfer für die sogenannten drei Kreise anzuwerben. Der erste Kreis sind die Limboe. Sie sind seine Engvertraute. Er weiht sie in sein Geheimnis des ewigen Lebens in materiellen Körpern ein und verrät die Techniken der Prana-Auffüllung. Wobei er das Wichtigste auslässt, dass er auch sukzessiv deren Prana abzapft und dass das Leben in materiellen Körpern alles andere als ewig ist. Die Limboe wiederum rekrutieren für ihre Einspeisung den zweiten Kreis, die Klochtuns. Und diese bauen ihrerseits einen größeren, den dritten Kreis auf, die Isnils. Und je tiefer diese Menschen auf der Hierarchieleiter des Kanduks stehen, desto mehr werden sie ausgebeutet und desto weniger wissen sie über das Subjekt ihrer Begierde. So dient diese ganze Menge als eine Art Energiereservoir für den Kanduk. Eine Art Kondensator des Pranas, das, wie ich schon sagte, auch von den Limboen genutzt wird. und je älter der Kanduk von der Anzahl der gelebten Leben her ist, desto mehr Prana braucht er, um seine Existenz zu erhalten. Es stellt sich heraus, dass nur die Limboi, also der erste Kreis, die wahren Ziele und Absichten des Kanduks kennt. Die anderen werden einfach in Unwissenheit ausgebeutet. Schlussfolgerte Vano daraus. Ganz genau, und er bemüht sich ganz besonders, eine bestimmte Anzahl von Limboi anzusammeln, wenn er vom alten Körper in einen neuen übergeht, also kurz vor dem biologischen Tod des alten Körpers. Ich frage mich, ob dieser Dunduk, ich meine Kanduk, eine Seele hat. Ja, hat er. Er ist doch ein ehemaliger Mensch, aber sie wird mit jeder Wiedergeburt kleiner und kleiner. Die Sache ist die, ein Kanduk benutzt seine Seele als, nun sagen wir so, als ein Transportmittel, damit ihr es besser versteht. Das heißt, er klammert sich mit der Kraft seines angesammelten Pranas daran und steuert bewusst den Prozess seiner Wiedergeburt, indem er in den Körper eines Babys übergeht. Wie Parasiten kleben sie am Körper eines Babys, saugen seine Lebenskraft auf und ersetzen sie durch ihre Energie. Dabei können sie auch nach dem 8. Tag nach der Geburt des Kindes eindringen, wenn sich im Körper des Babys bereits eine Seele niedergelassen hat, und verdrängen diese. Sie werden also bewusst wiedergeboren, dachte Nikolai Andreevich laut darüber nach. Ja, bei den Kanduks bleiben die Erinnerungen, Emotionen, Erfahrungen aus den vorherigen Leben vollständig erhalten. Und im Körper des Kindes stiehlt er auch weiterhin das Prana von seiner Umgebung? Die Sache ist die, dass solange der Kanduk wiedergeboren wird und im Körper eines Kindes verbleibt, solange dieser Körper wächst, wird er von den Limboin mit angesammeltem Prana aus ihren Kreisen gefüttert, ohne zu merken, dass diese Energie durch sie zu ihm fließt. Sie denken, sie sammeln es für sich selbst. Warte mal, und was ist mit der Entfernung, die sie trennt? Ich nehme an, sie wissen nicht, wo ihr Herr wiedergeboren wurde, fragte Sergei. Die Entfernung spielt dabei keine Rolle. In der Welt der Energien ist alles ein wenig anders. Also bis der neue Körper das Pubertätsalter erreicht hat, kann der Kanduk selbst nicht in energetischen Kontakt mit Menschen treten. Und während dieser Zeit braucht er ganz besonders eine Einspeisung von den Limboin und ihrer Umgebung. Erst ab der Pubertät seines Körpers wird der Kanduk in der Lage sein, Energien zu verwenden. Und was passiert mit seiner Seele? Fragte Pater Johann. Selbstverständlich nichts Gutes. Mit jeder Reinkarnation wird seine Seele kleiner und kleiner. Und je kleiner sie wird, desto mehr Prana braucht der Kanduk für den nächsten Übergang und desto mehr verwandelt er sich in eine seelenlose Bestie. Ein Ungetüm aus massiven Klumpen negativer Energie, die bei unzureichender Prana-Menge, eine Art Hunger, mit furchtbarer Wucht auf ihn drücken. Er durchläuft bewusst den Prozess der Reinkarnation. Über die Existenz der höheren Welten wissend, kann er nicht aus dieser Konservendose der menschlichen Existenz herauskommen, in die er sich noch als ein Limboi freiwillig eingesperrt hat, während er den Erzählungen über den Besitz mächtiger Kräfte und ewige Reinkarnationen seines Kanduk-Mentors lauschte. Infolgedessen kann er weder ein Mensch werden, noch aus diesem Mist herauskommen. Davon nehmen seine seelische Qualen noch mehr zu. Und wenn der Mensch, seine Seele, die durch die Wiedergeburten taumelt, eine Chance hat, dieser Welt der Materie zu entkommen, auf eine höhere Stufe der geistlichen Entwicklung hinaufzusteigen, sich der wahren schöpferischen Kraft des Schöpfers anzuschließen, dann hat sich der Kanduk durch eine bewusste Entscheidung dieser Chance beraubt. Der Kanduk vergnügt sich also in vollen Zügen mit dem Leben in der materiellen Welt. Für ihn ist es Glück. Kraft hat er genug, eine Zukunft hat er nicht, deswegen macht er das, was er will. Er ist dem Untergang geweiht und das ist ihm klar. Deshalb genießt er jeden Moment seines Lebens. Für Kanduks ist das Leben wie der letzte Atemzug vor dem totalen Tod ihrer Persönlichkeit. Und was passiert mit ihnen im Moment des totalen Todes? Fragte Pater Johann. Nun, was? Sensei stand auf, holte Flaschen mit Mineralwasser aus dem Kühlschrank und bot sie seinen Freunden an. Wer will? Ich, stimmte Nikolai Andreevich zu, die anderen lehnten ab. Sensei öffnete zwei Flaschen und reichte eine davon dem Doktor. Dann setzte er sich wieder in seinen Sessel, nahm ein paar Schlucke kalten Mineralwassers und setzte seine Erzählung fort. Nach 10 oder 12 Leben, also nach etwa 1000 Jahren, im Grunde genommen nach einer mickrigen Zeitspanne im Vergleich zur Ewigkeit, verlieren die Kanduks vollständig die Fähigkeit, Prana zu verarbeiten. Ihre Seele wird auf eine minimale Größe reduziert und dann ganz annihiliert. Und ohne diese gehen sie einfach, wie man so schön sagt, zu Kompost. Im Allgemeinen haben sie eine paradoxe Situation. Sie existieren als Persönlichkeiten im Prinzip wegen der Anwesenheit der Seele. Aber mit einer ständigen Unterdrückung der Manifestation der Seele in Form einer festen Dominante des Kaku-Dämons in ihrem Bewusstsein. Die Seele versucht die ganze Zeit, diesem Klumpen des Bösen auf jede erdenkliche Weise zu widerstehen, was dieses Wesen immens leiden lässt. Und gleichzeitig können sie ohne eine Seele nicht existieren. So sind sie im wahrsten Sinne des Wortes zu den Höllenqualen verdammt. Der Kanduk kann nichts mehr für die Seele tun, da der Prozess der Materialisierung in vollem Gange ist. Er erinnert sich, dass er einmal jemand war, aber in Wirklichkeit ist er weder Mensch noch Monster. Er ist ein Nichts. Im Laufe der Zeit wird für ihn Prana wie ein Schmerzmittel bei einer tödlichen Krankheit. Kann dieser Kanduk physisch eliminiert werden? Überlegte Sergei während des Gesprächs und stellte die Frage. Die Sache ist die, dass die physische Vernichtung seines Körpers einem großen Geschenk für ihn gleichkommt, da der Kanduk danach mit einer großen Menge seines ungenutzten Körperpranas in die nächste Reinkarnation geht. Doch der Kampf auf der geistlichen, energetischen Ebene, das ist eine echte Möglichkeit, ihn zu entschärfen. Und wie kann man sie identifizieren? Vor allem durch die Arbeit auf der geistlichen Ebene, auf der anderen Seite des Bewusstseins. Generell sind die Kanduks und sein Gefolge nur sehr schwer von normalen Menschen zu unterscheiden. Vom Aussehen und der Lebensweise sind sie genauso wie alle anderen. Das kann jeder sein, Freund, Verwandter, Arbeitskollege, Chef. Auch der soziale Status nach so einer Erfahrung von Reinkarnationen wird für sie mit der Zeit nicht mehr so bedeutsam. Sie werden einfach von der Macht übersättigt. So können sie in unserer Welt sowohl Millionäre als auch Straßenfeger sein. Für sie spielt es keine Rolle. Sie bewahren ihr Geheimnis tief verborgen. Und es ist sehr schwierig, die engen Vertrauten der Kanduks, wie auch ihn selbst, an irgendwelchen äußeren Attributen zu erkennen. Pyramidale Struktur? Fragte Sergei. Ja, und zwar mit einer strengen Hierarchie. Nur der engste Kreis, die Lemboye, kennen den Kanduk vom Sehen, weil sie in direktem Kontakt mit ihm stehen. Er lehrt sie die geeigneten Methoden, das Prana eines anderen abzuzapfen. Methoden der Manipulation des Bewusstseins und des Unterbewusstseins von Menschen. Methoden zur Schaffung von psychologischer und energetischer Abhängigkeit der Menschen von den Lemboyen, den Kodierungsschlüsseln und so weiter. Ein großes Dietrich-Set, schnalzte Pater Johann mit der Zunge. Es riecht nach einem Anspruch auf die Weltherrschaft. Die Herrschaft interessiert sie überhaupt nicht, winkte Sensei mit der Hand ab. Ihr Hauptzweck ist es, ihren Hunger zu stillen, egal wie man es nennt, energetischen oder pranischen. Eine andere Sache ist es, wenn sich die gemeinsamen Interessen von den Kreisen des Kanduks mit den Destruktoren, die euch besser als Archonten bekannt sind, zusammenschließen, um dieses Ziel zu erreichen. Dann brechen natürlich harte Zeiten für die Menschen an. Das Böse ist immer überraschend schnell dabei, Gemeinsamkeiten zu finden und sich bei der Verfolgung ihrer eigennützigen Ziele zu vereinen. Du hast recht, stimmte Pater Johann zu. Über diese Frage habe ich mir schon vor langer Zeit Gedanken gemacht, sagte Nikolai Andrejewitsch. Warum ist es so, dass sich das Böse viel schneller vereint als geistliche Menschen? Wie warum? Um die wahre geistliche Vereinigung zu erreichen, müssen die Menschen zuerst ihr Tier an die Kette legen. Das heißt, ihren tierischen Ursprung zähmen, und das ist viel Arbeit. Das ist eine ständige Kontrolle über sich selbst und seine Gedanken. Du erwähntest, dass die Lemboye auch ihren eigenen Kreis haben, die Klochtuns, wenn ich mich nicht irre, erinnerte ihn Sergei und überlegte dann weiter. Deshalb kennen sie die Lemboye persönlich. Und wie fallen die Klochtuns auf die Lemboye rein? Warf Pater Johann seine Frage ein. Hauptsächlich aus finanziellen Gründen, aus Machtgier, aber auch angezogen von tollen Ideen und von den Haken der tierischen Materie, an denen ihr Ego hängen bleibt, antwortete Sensei. Das heißt, sie sind psychologisch empfänglich für Ideen und sind später in der Lage, ihre eigenen Ideen in eine bestimmte Richtung zu bringen, präzisierte der Psychotherapeut und dachte über das Gehörte nach. Ganz genau, die Klochtuns beten ihre Limboe an und wissen nicht, dass der Kanduk hinter dieser Struktur steht und kennen natürlich auch nicht deren wahre Absichten. Die Klochtuns stehen ganz unter dem energetischen Einfluss der Limboe. Mit der Zeit beginnen die Klochtuns Erleichterung zu spüren, ein eigenartiges Gefühl der Sättigung in der Gegenwart ihrer Mentoren. Und wenn sie später versuchen, von den Limboen wegzukommen, empfinden sie einen solchen inneren Zustand der Niedergeschlagenheit. Nun, bildlich gesprochen, wie bei einem Drogensüchtigen, eine Art Entzug. Eine Menge körperlicher und psychischer Beschwerden treten auf. Kaum kommen sie zurück in den Kreis, wird alles wieder normal. Nikolai Andrejewitsch neigte fragend den Kopf. Haben Sie eine Art physiologische Abhängigkeit? Unter anderem, wenn man es wissenschaftlich ausdrücken will, wäre es besser zu sagen, dass es eine endonarkotische Abhängigkeit durch die Stimulierung des Endorphinsystems mit Reizen ideologischen Inhalts und die Bindung endomorpher Euphorie entsteht. Wenn Sie also versuchen, von den Limboen wegzukommen, wird dies von einem schmerzhaften Zustand begleitet, der postnarkotischen Entzugserscheinung ähnelt. Auf diese Weise kodieren die Limboe auf der unterbewussten Ebene ihrer Anhänger und aktivieren intensiv ihren tierischen Ursprung. Sie vermitteln ihnen keine ernsthaften Kenntnisse. Die Limboe lehren sie lediglich destruktive Psychotechniken sowie begrenzte Methoden der Beeinflussung von Menschen. Kurz gesagt, missbrauchen sie diese in vollen Zügen für selbstsüchtige Zwecke, sagte Vanu. Ja, für die Spitze dieser Struktur, also für den Kanduk und die Limboe, sind die Klochtuns wie Halbleiter. Die Hauptaufgabe, die ihnen stillschweigend zugewiesen wird und von der die Klochtuns nicht einmal wissen, besteht darin, durch die Stimulierung des menschlichen Kakodämons den Zugang zum Prana einer großen Anzahl von Menschen als Nahrung für den engeren Kreis des Kanduks zu öffnen. Sergei, der Sensei zuhörte, verschränkte die Arme vor der Brust und als dieser den letzten Satz aussprach, sagte er, das würde voraussetzen, dass die Klochtuns zumindest an den Hebeln der Macht stehen oder zumindest etwas leiten. Du denkst in die richtige Richtung, nickte Sensei und nahm einen weiteren Schluck Mineralwasser. Oft sind die Klochtuns einer der Initiatoren, Organisatoren oder Führer von politischen, staatlichen und vor allem öffentlichen religiösen Vereinigungen, Sekten oder Bewegungen. Darunter einschließlich aggressiver Musikbands, verschiedener Vereine und sogar scheinbar harmlose wie zum Beispiel Vereine für Fremdsprachen, deren Lehrer absichtlich aus einem anderen Land kommen und sich als echte Freiwillige mit völlig harmlosen Absichten ausgeben. Die Klochtuns versammeln eine Menschenmenge um sich. Auf den ersten Blick mögen sie als recht nette und friedliche Menschen erscheinen, die in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen respektiert werden. Die Klochtuns spielen dezent mit den unterbewussten Motivationen der Menschen und mischen geschickt einige negative Aspekte ein. Aber sobald die Menschen anfangen, ihnen zu vertrauen, lenken sie ihre Gedanken sofort auf die Dominante des Kakodämons um. Der Mensch öffnet sich in seine negativen Gedanken, in der Negativität und schüttet Prana aus. Und die Limboe nehmen durch das energetische Feld des Klochtuns, das mit den Opfern verbunden ist, das Prana für sich selbst. Und was passiert mit dem Menschen, aus dem das Prana abgezapft wird? Wie erkennt man ein Opfer? Fühlt der Mensch irgendwie den Verlust der Lebenskraft im Sinne einer psychischen Niedergeschlagenheit? Oder äußert sich das in zwanghaften Selbstmordgedanken? Fragte Pater Johann. Nicht nur er kann solche Gedanken haben, sondern auch seine engsten Verwandten und Bekannten, mit denen er eng verbunden ist. Manchmal ist diese Manifestation des Prana-Diebstahls so stark, dass als Folge davon das Opfer plötzlich eine schwere Krankheit bekommt und daran unerwartet sterben kann. Meistens hat das Spenderopfer nach der Arbeit der Klochtuns eine kontinuierliche Reihe von Problemen, von denen er sich noch mehr öffnet und extrem nervös und reizbar wird. Oft erkranken die Spender selbst oder ihre Angehörigen an einer Krankheit nach der anderen. Und die Ärzte zerbrechen sich darüber die Köpfe. Erst haben sie eine Krankheit geheilt, schon kommt die andere. Kaum wurde diese geheilt, erscheint die nächste. Sie schieben alles auf das Syndrom eines chronischen Patienten ab und sagen, er bildet sich alles ein, es ist in seinem Kopf. Aber in Wirklichkeit ist der Mensch einfach angezapft. Jemand aus den Kreisen des Kanduks wirtschaftet in ihm. Und im Großen und Ganzen entstehen all seine Krankheiten gerade wegen des künstlichen Abzapfens von Prana. Der Organismus beginnt zu signalisieren, er versucht sich auf jede erdenkliche Weise zu wehren. Er schreit sozusagen aus voller Kehle, SOS. So bekommt der Mensch ein ewiges Gesundheitsproblem. Ich kenne mehrere Dutzend solcher Patienten, sagte Nikolai Andrejewitsch erschrocken und lehnte sich im Sessel zurück. Und sind sie alle wirklich angezapft? Mit psychischen Problemen, die meisten. Natürlich können nicht alle Krankheitsfälle auf die Handlungen der Kreise des Kanduks abgeschrieben werden. Ein Organismus ist ein Organismus. In ihm als Materie sind die Störungen natürlich. Und chronische Krankheiten sind für ihn charakteristisch. Man sollte sich einfach rechtzeitig um seine biologische Maschine kümmern, vorbeugende Maßnahmen ergreifen und sie nicht vernachlässigen. Aber am wichtigsten ist, dass man entgegen den Wünschen des tierischen Ursprungs nur positive Gedanken im Kopf hat, mit Liebe im Herzen, mit Liebe zu Gott lebt und dadurch ein positives Feld um sich herum schafft. Dann wird mit Sicherheit keine der Seuche anhaften. Sensei verstummte. Er trank sein Mineralwasser aus und stellte die leere Flasche auf den Tisch. Und was ist das für ein dritter Kreis? Die Isnyl? Fragte Sergei mürrisch. Pater Johann schüttelte kichernd den Kopf. Was für Namen haben diese Burschen? Klochtuns, Isnyl. Isnyl? Kommt es etwa von dem Wort verschmachten, moralisch eingehen? Ins Schwarze getroffen, nickte Sensei. Ich wusste es, es sind komplette Schachliki, Nevmirushie. Sergei schaute Vano fragend an. Wer? Pater Johann drehte den Kopf in seine Richtung und sagte mit seinem unwiderstehlichen Zahnlückenlächeln, Chachlik Nevmirushie, das bedeutet auf Ukrainisch, Kuschche, der Unsterbliche. Man sollte zumindest nachts moderne Volksmärchen lesen und nicht irgendeinen Blödsinn treiben. Nach einer sekundenlangen Pause brachen alle in Gelächter aus. Genau, komplette Tschachliki, sagte Sensei scherzhaft und wechselte dann wieder zum ernsten Ton. Du hast recht, im Volk nennt man die Isnyl tatsächlich schwere Menschen. Sie beschweren sich immer, dass alles schlecht ist, dass das Leben so schwer ist. Sie sind immer unzufrieden, sie haben immer irgendwelche Probleme, die sie anderen in die Schuhe schieben wollen. Sie sind hysterisch, neigen zu Skandalen und provozieren oft selbst einen Streit. Und danach spüren sie eine deutliche Erleichterung, sogar eine Art Energieschub, während der Opponent sich völlig kaputt fühlt. Die Gesundheit solcher Menschen muss miserabel sein, sagte Nikolai Andrejewitsch. Ganz genau. Warum braucht der Kanduk sie denn, wenn er nichts aus ihnen herausholen kann? Fragte Sergei mit den Schultern zuckend. Natürlich haben sie keinen energetischen Wert für die Kreise des Kanduks, obwohl von ihnen auch das Prana abgezapft wird. Diese Menschen haben aber einen Zugang zu den Energiefeldern ihrer Bekannten, Freunde, Verwandten und selbst sie sind aktive Individuen mit einem aktiven Kakodämon. Daher sind die Isnyl für den Kanduk und seine Umgebung insofern nützlich, als dass sie bei den Menschen in ihrer Umgebung leicht Stress, Depressionen und Aggressionen hervorrufen und folglich ihr Prana weiterleiten. Im Allgemeinen sind sie so eine Art kleiner Massendiebe. Ich verstehe, sagte Pater Johann langsam. Also mopsen sie. Es stellt sich heraus, dass das ganze Ungeheuer nach demselben Prinzip funktioniert, fasste Nikolai Andrejewitsch zusammen. Sie gewinnen das Vertrauen eines Menschen. Werden oft die besten Freunde, fügte Sensei hinzu. Provozieren ihn zur Aggression, fuhr der Psychotherapeut fort. Und sobald die negativen Gedanken des Kakodämons im Menschen aufsteigen, durchdringen sie seine Aura auf der energetischen Ebene und beginnen, bei ihm die freigesetzte Prana-Energie anzuzapfen. Danach wird der Mensch krank oder es tritt ein depressiver Zustand auf. Das ist im besten Fall, nickte Sensei zustimmend. Im schlimmsten Fall, wenn ein Kanduk oder ein Lemboy selbst direkt auf das Opfer einwirkt, treibt er dieses zum Selbstmord oder dass das Opfer bewusst einen Unfall provoziert. Im Moment des Todes des Opfers nimmt er die gesamte Lebensenergie des Menschen weg. Der physische Tod eines anderen Menschen ist für die Kanduks wie ein Hauch frischer Luft. Der Schmerz anderer Menschen ist ihre Nahrung, man könnte sagen, ihre Art Droge. »So, halt«, sagte Sergei und hob den Zeigefinger. »Was meinst du damit, dass der Kanduk oder der Lemboy direkt einwirken? Bedeutet das, dass sie manchmal mit dem Opfer direkt in Kontakt treten, ohne ihre Kreise?« Vano sah ihn angeregt an und griff die Idee auf. »Also Konspiration beiseite, wir gehen auf die Jagd? Das ist eine Chance.« Alle sahen Sensei an, er lächelte und scherzte. »Es macht keinen Spaß, mit euch zu reden, ihr wisst schon alles im Voraus.« »Ihr habt richtig bemerkt, der Kanduk macht manchmal einen Fehler und lässt sich entweder aus pranischem Hunger in der Gesellschaft blicken. Wenn er es nicht schafft, seine eigenen Akkumulationskreise zu bilden oder wenn er einfach für sein eigenes Vergnügen lecker speisen möchte, dann ist es natürlich einfacher, ihn zu identifizieren. Wenn er Menschen selbst kontaktiert, genauso wie der Lemboy, dann treibt er schlimmere Dinge als die Klochtuns und die Isenils.« »Welche zum Beispiel?« fragte Sergei und schaute Sensei konzentriert an, als würde er einen roten Faden in seinem Kopf analysieren. »Nun, zum Beispiel braucht ein Kanduk im Grunde keine Menschenmenge zu versammeln und keine psychologische Gehirnwäsche-Kodierung durchzuführen, um das Prana anzuzapfen. Obwohl auch das für ihn kein Problem ist. Er muss nur Augenkontakt mit jemandem aufnehmen. Und wenn der Mensch offen ist und von einem Kakodämon beherrscht wird, ist er gefangen wie ein Kaninchen im Maul einer Schlange. Meinst du solche Phasen der Offenheit, wenn der Mensch zu aufgeregt ist oder empfänglich oder wütend auf jemanden?« präzisierte der Psychotherapeut. »Absolut richtig«, bestätigte Sensei. »Warum? Weil dann die Abwehr geschwächt ist und der Mensch sozusagen für jeden Virus von außen zugänglich wird. Desto wehrloser ist er gegenüber dem Einfluss eines Kanduks und seiner Umgebung. Betrachten wir ein einfaches Beispiel. Ein Mensch steht irgendwo in einer Schlange und wird wütend gemacht. Er beginnt sich zu entrüsten, zu murren und in diesem Moment spürt er einen Blick. Viele merken nicht, woher er kommt, aber sie spüren es. Und der Mensch verspürt eine Art zusätzlichen Schub, als ob etwas in seinem Inneren aufflammen würde. Er spürt einen Energieschub und beginnt zu beweisen, dass er im Recht ist. Im Großen und Ganzen interessiert sich keiner dafür, ob er Recht hat. Aber Menschen werden wie von einem Magnet zu Zank, Streitereien, bis sie heiser und wütend werden, angezogen. So öffnen sie sich für den Kanduk und seine Handlanger. Und wie oft hat man die Menschen gewarnt? Tausendmal hat man ihnen gesagt, sie sollen niemandem etwas Böses wünschen. Niemandem und niemals. Ja, ja, bestätigte der Pater und fügte lehrreich hinzu. Warum hat Jesus gesagt, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. So wird es für dich, mein Kind, ungefährlicher. Die Anwesenden lächelten. Genau, also, fuhr Sensei fort. Wenn der Kanduk oder der Lemboy einen geöffneten Menschen fixieren, war's das. Dann ist es nur noch sozusagen eine Frage der Technik. Innerhalb von ein oder zwei Tagen, selbst wenn es einem im familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Leben wohl ergeht, begeht das Opfer plötzlich, wie aus heiterem Himmel, einen Selbstmord. Offensichtlich oder getarnt als ein Unfall. Das heißt, grob gesagt, die betroffene Person checkt auf einmal nichts mehr. Wie Fachleute sagen, zeigt der Mensch unbewusstes, suizidales Verhalten, ergänzte Nikolai Andreevich. Absolut richtig, stimmte Sensei zu. Er wirft sich unter das Auto oder springt aus dem Fenster und so weiter. Und das Wichtigste, in diesen Fällen führt das Opfer Handlungen aus, die zu einem hundertprozentig tödlichen Ausgang führen. Der Kanduk hingegen hält die Energie des Menschen in seinen Händen fest und nimmt ihm sein Prana zum Zeitpunkt seines Todes vollständig weg. Aber ein erwachsener Mensch ist nichts Besonderes. Er ist bloß eine Beute des Kanduks. Entweder aus pranischem Hunger oder ein Fang nebenbei. Wenn er selbst auf die Jagd geht, jagt er in der Regel Babys, Kinder, also die Opfer, welche einen sehr großen Vorrat an Prana haben. Für ihn gilt, je jünger, desto besser. Was für dreckige Teufel, hielt Pater Jucha nicht aus. Nichts Heiliges, scheuen sich nicht vor den Kindern. Das ist ja der Punkt. Nikolai Andrejewitsch seufzte und schüttelte den Kopf. Und wie erwischen sie kleine Kinder, auch mit einem Blick oder provozieren sie ein Kind durch jemanden zu einem Aggressionsausbruch? Gott, was passiert in dieser Welt? Ein Irrenhaus, konnte sich Pater Joran einfach nicht beruhigen. Warte, und was ist mit Babys? Überlegte Nikolai Andrejewitsch. Sie haben noch keine bewusste Fixierung der Gedanken als solche. Im ersten Lebensjahr treten nur die einfachsten Emotionen auf. In der Tat kann der Kanduk auf ein Baby nicht direkt einwirken, antwortete Sensei. Aber die Umgebung des Kindes ist ein guter Leitungsdraht. Gerade auf der sinnlichen Ebene ist ein Baby mit seiner Mutter oder den Menschen, die sich um es kümmern und es täglich umgeben, sehr eng verbunden. Deshalb erwischt der Kanduk jemanden aus dieser Umgebung, in dem negative Gedanken dominieren. Und dann, wenn die Familie mit dem Baby im Auto unterwegs ist, nimmt der vom Kanduk angezapfte Vater aus unerklärlichen Gründen Tempo auf und steuert plötzlich in einen Graben. Im Moment des Todes des Babys nimmt der Kanduk eine große Menge an purer Energie auf. Was für ein Abschaum! Wie ist es möglich, dass solche Bösewichte existieren können? Murmelte Pater Jochan. Oder hier ist noch ein weiteres Beispiel für Kanduks oder Lemboys dunkle Machenschaften, nachdem jemand aus der Umgebung eines Babys angezapft wurde. Die Familie geht schlafen, alle sind glücklich zufrieden, haben den ganzen Abend lang gelacht und große Pläne für die Zukunft geschmiedet. Und mitten in der Nacht steht die Mutter auf und tötet ihr Baby und begeht dann einen Selbstmord. Oder sie nimmt das Kind in die Arme und springt aus dem Fenster eines Hochhauses. Ja, das ist leider keine Seltenheit. Ich habe mir die Statistik angeschaut, nickte Nikolai Andrejewitsch mit dem Kopf. Diese Fälle können sicherlich nicht als typische Suizide bezeichnet werden. Richtig, bemerkte Sensei. Denn hier zeigt sich eine direkte Wirkung vom Kanduk oder Lemboy. Diese Fälle sind völlig anders als Suizide, welche Menschen begehen, die an Depressionen, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, tödlichen Krankheiten oder psychischer Störungen leiden. Übrigens, laut der Statistik findet die Welle solcher unverständlichen Suizide vor allem in den Industriestädten statt, sagte Nikolai Andrejewitsch. Denn heutzutage neigt der Kanduk dazu, sich gerade in großen Industriestädten niederzulassen und seine Kreise aufzubauen. Wenn es in einer Stadt etwa 300 Selbstmorde gibt, kann man sicher sein, dass die meisten davon auf das direkte Wirken des Kanduks oder seinem Kreis zurückzuführen sind. Dabei sind die Unfälle noch nicht einmal mitgezählt, die oft nicht zufällig sind, wenn es in der Stadt diesen Abschaum gibt. Tja, sagte Pater Jochan langsam. Bei einem Unfall ist es schwer zu beweisen, dass es sich gerade um einen Suizid handelt. Wie man in den Strafverfolgungsbehörden sagt, ist ein Suizid leichter zu vermuten als zu beweisen. Auch ich bin auf Fälle gestoßen, in denen Todesfälle als Unfälle bezeichnet wurden, die eigentlich eher getarnte Selbstmorde waren, sagte der Psychotherapeut. Heutzutage ist es ziemlich im Trend, einen Mord als Selbstmord zu tarnen, fügte Pater Joran traurig hinzu. Nikolai Andrejewitsch hört ihm zu und fuhr fort. Einmal war ich in einer Gesellschaft mit dem Leiter der regionalen Verkehrspolizei. Er hat erzählt, dass versteckte Selbstmorde bei Autofahrern im Straßenverkehr häufig vorkommen. Sie nannten diese Fälle sogar Autozide. Die Frage ist ja, wie zufällig diese Unfälle waren. Tatsächlich wird bei vielen Unfällen alles auf psychologische Zusammenhänge zurückgeführt. Unaufmerksamkeit des Fahrers, Geschwindigkeitsüberschreitung, Fehleinschätzung der Situation, aber auch das Fahren im betrunkenen Zustand. Oft werden sie als Folge von nicht nur bewusstem, sondern auch unbewusstem, selbstzerstörerischem Verhalten eines Menschen hinter dem Steuer definiert. Es stellt sich heraus, dass alles gar nicht so einfach ist, wenn man sich gründlich damit befasst. Alles ist nicht so einfach, wiederholte Pater Jochan nachdenklich. In diesem Moment klingelte das Telefon. Einen Moment, sagte Sensei zu seinen Freunden. Er stand auf, ging zum Telefon und nahm den Hörer ab. Ich höre? Ja, ja, besser am Nachmittag. Gut, einen schönen Tag. Sensei legte auf, kehrte zurück und setzte sich in seinen Sessel und setzte das Gespräch fort. So sieht es aus. Serge rieb sich die Schläfen und sagte langsam, »So wie ich es verstehe, ist das Grundmuster in dieser Struktur einfach. Sie ähnelt sogar einem Bienenstock. Der Kanduk ist der Besitzer des Bienenstocks. Er nimmt den Honig raus und isst ihn. Die Lemboy ist die Königin im Bienenstock. Und der Kanduk hat mehrere solcher Bienenstöcke, so wie ich es verstanden habe. Die Klochtuns sind die Bienenwaben, die die Bienen anziehen, organisieren und die Lemboys und Kanduks füttern. Und die Isnyl sind die Massen arbeitender Bienen, die unter die Menschen fliegen und von ihnen Honig sammeln. Man kann es auch so sagen, stimmte Sensei zu. Übrigens, ein Mensch, von welchem dieser Honig gesammelt wird, wird nach ihrer unausgesprochenen Terminologie Viasen genannt, was Gefangener, Häftling bedeutet. Lustige Jungs, sagte Pater Joran mit einem traurigen Grinsen. Ja, man kann sich totlachen, vor allem, wenn man eng mit ihren Aktivitäten konfrontiert wird, sagte Sensei ernst. Nach der Statistik der Suizide zu urteilen, ist der Ausbruch dieses Abschaums inzwischen recht weit verbreitet, sagte Nikolai Andrejewitsch. Leider, früher hielten sich die Kanduks nie lange an einem Ort auf. Sie zogen ständig von Ort zu Ort und im Prinzip konnten ihre Bewegungen schnell aufgespürt werden. Dort, wo sie auftauchten, begann eine Serie von unbegreiflichen Selbstmorden, so wie ein wellenartiger Ausbruch. Das heißt, eine Welle lief episodisch ab und verebbte dann wieder. Dann tauchte die Welle in einem anderen Bezirk oder einer anderen Stadt wieder auf. Und so zogen sie weiter und hinterließen ihre Nachfolger, ihre engen Vertraute, die weiterhin den Menschen ihre Lebensenergie stahlen. Und jetzt sind es vor allem die Lemboys und die Klochtuns, die für diese Organisationsfragen zuständig sind. Die Kanduks lassen sich in der Regel in den Großstädten nieder und tarnen sich so, dass es viel Mühe kostet, sie aufzuspüren. Sensei verstummte. Im Gespräch entstand eine kleine Pause. »Dieses Unheil hat sich aber vermehrt«, sagte Vano. »Ja, viel zu viel«, sagte Serge. Und außerdem, sagte der Psychotherapeut, der sich vor allem an Vano und Serge wandte, belegte Russland vor einem Jahrhundert den letzten Platz unter den europäischen Ländern nach der Selbstmordrate. Es gab nur 3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Sensei nickte zustimmend und fügte hinzu, und einer von 3 wurde von den Kreisen des Kanduks provoziert. Und was passiert jetzt in den postsowjetischen Ländern? Fuhr Nikolai Andrejewitsch frustriert fort. 31 Fälle pro 100.000 Menschen, wobei 20 Fälle bereits als hohe Inzidenz gelten. Und diese Zahl wächst von Jahr zu Jahr. Und sie wächst nicht nur, sondern das Alter der suizidbegangenen Menschen wird jünger. Das ist doch eine Katastrophe. Ja, nickte Pater Joran verständnisvoll mit dem Kopf. Und die Leute versuchen, dieses Problem zu leugnen. Sie sehen es nicht, sie hören es nicht und sie wollen es nicht berücksichtigen, bis es bei ihnen zu Hause ankommt. Natürlich, fuhr der Arzt fort, nur einige Psychiater, die sich auf Suizidologie spezialisiert haben, sprechen jetzt offen über das Problem. Aber wer hört sie? Offensichtlich wurden in der UdSSR soziologische Themen bis 1958 totgeschwiegen. Sogar statistische Arbeiten wurden unter dem Verschluss gehalten, aber sie stellten auch eine stetige Zunahme der Suizide im Land fest. Es war unmöglich, es nicht zu bemerken. Und was war 1993 los? Nehmen wir zum Beispiel die Informationen aus den kirchlichen Kanälen. Pater Joran runzelte die Stirn. Das war der Gipfel des Obskurantismus und keinen juckte es. Übrigens genauso wie jetzt. Aber dieses Jahr lässt sich irgendwie durch den Zusammenbruch der Ideale, die Verarmung der Massen, die Desorganisierung der Stereotypen des sozialen Lebens erklären, sagte Nikolai Andrejewitsch. Das war schon immer so in der Gesellschaft mit einem niedrigen sozioökonomischen Niveau. Sensei schüttelte verneint den Kopf, wandte sich zu ihm und sagte, wenn du die Suizidstatistik beginnend mit den letzten Jahrhunderten sorgfältig studierst, wirst du keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Lebensstand der Menschen und den Selbstmorden finden. Selbstmorde sind in ihrer Verbreitung ein Nebenergebnis der Tätigkeit der Destruktoren und eine natürliche Folge der Tätigkeit der Kreise des Kanduks, welche die Menschen zur Dominanz des Kakudämons in ihrem Bewusstsein provozieren. Die Menschen selbst sind daran schuld, dass sie sich schlechte Gedanken und negative Einstellungen in ihrem Bewusstsein herbeiwünschen, diese zulassen und das Positive ignorieren. Deswegen leiden sie auch. Wir brauchen auf keine Beispiele aus den alten Zeiten einzugehen, obwohl es sie in jeder menschlichen Zivilisation zahlreich gegeben hat. Wir nehmen das, was man heute beobachten kann. Ein Beispiel ist die Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt mit hohem sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand. Doch trotz des wohlhabenden Lebens ihrer Bürger ist sie seit vielen Jahren einer der Spitzenreiter in Europa in Bezug auf Suizide. Und in den Ländern Europas, die uns als Beispiel für ein zivilisiertes Leben erscheinen, gehört der Selbstmord zu den 10 häufigsten Todesursachen. Geschweige denn die USA mit ihrer vermeintlichen Freiheit für das Volk und der realen Freiheit für die Schwelgereien der Destruktoren und der Kanduks mit ihren Kreisen. Übrigens, gerade Amerika ist derzeit einer der wichtigsten Zufluchtsorte der Welt für die Kanduks und ihre Lemboys. Und gerade dort wurden viele destruktive Psychotechniken entwickelt, die bereits in verschiedenen Religionen der Welt getestet wurden. Pater Johann blinzelte verschmitzt, verzog die Lippen zu einem frechen Grinsen und sagte: Nicht etwa nach dem Bild jener aggressiven Dame mit dem Schlagstock in der Hand unter dem Namen Demokratie? Unter anderem, antwortete Sensei. Ja, heute haben die Kanduks besonders große Spielräume, klagte Nikolai Andrejewitsch. Sergei nickte zustimmend. Wenn man alle hier gehörten Informationen berücksichtigt, wachsen ihre pyramidalen Strukturen auf der ganzen Welt wie Hefeteig. Sieh an, dieser Abschaum hat sogar versucht, an slawische Gebiete heranzukommen, seufzte Pater Johann nachdenklich. So frech, denkt, dass es hier niemanden gibt, um ihnen die Hörner abzureißen, samt etwas anderem. Sie schrecken vor nichts zurück, um ihre Ziele zu erreichen, entrüstete sich Nikolai Andrejewitsch. Was wahr ist, ist wahr, stimmte Sensei zu. Dabei ist ihnen jedes Mittel recht. Die Namen ihrer Organisationen sind sehr pompös. Sie benutzen den Namen Gottes, der geistlichen Führer der Menschheit. Sie verdrehen die Wahrheit auf alle mögliche Weisen, verzerren die Begriffe der Liebe, der Freiheit, um mehr pranische Nahrung für sich zu gewinnen. Nichts wird verschont, sie schaffen sogar satanische Sekten. Alles wird genutzt, auch das Wissen der Menschheit, das über Jahrhunderte für geistliche Zwecke gesammelt wurde. Sie locken die Menschen mit so schönen Verpackungen ihrer Bonbons, ich meine die Namen ihrer Organisationen, mit Vorträgen, Seminaren mit Verwendung von weltberühmten, gut beworbenen Marken. Aber wenn ein Mensch an ihren Haken gefangen wurde, beginnt die geschickte Bearbeitung seiner Psyche, bei der die Wahrheit unmerklich durch Lüge ersetzt wird. Und der Mensch wird zum Sklaven seines Egos, seines Kakodämons. Schaut euch an, womit die Klochtuns Menschen in ihre Organisationen anlocken. Sie spielen heimlich und offensichtlich auf den Seiten des tierischen Ursprungs des Menschen, auf den tiefen Gefühlen, die aus den Bedürfnissen der Seele kommen, und ersetzen sie durch ihre Einstellungen. Ja, sagte Pater Johann, mit der äußeren gerechten Hülle, mit der Propaganda der universellen Liebe und dem klaglosen Gehorsam gegenüber den Führern dieser Organisationen wird den Menschen Aggression gegenüber der sie umgebenden Gesellschaft im Unterbewusstsein eingeprägt. Ganz genau, bestätigte Sensei. Es gibt sogar die Sektennamen Shambhala und Belavodya. Es ist doch ein Witz. Nun, für wen ist es gedacht? Für die ungebildete Menge, für naive Menschen, die keine Ahnung haben, was Shambhala ist. Shambhala wird doch niemals irgendwelche Sekten und Religionen unter den Menschen gründen, erst recht keine Spenden sammeln, Vorträge und Seminare halten. All dies ist ein Produkt der Aktivitäten von Menschen, die in vielen Fällen alles andere als edle Ziele verfolgen. Und was Shambhala betrifft, so ist das Paradoxe, dass alle Weltreligionen die gleichen geistlichen Kerne des Wissens verwenden, deren primäre Quelle Shambhala ist. Shambhala selbst mischt sich jedoch nie in menschliche Angelegenheiten ein und überlässt den Menschen die Freiheit der Wahl. Und wenn sie überhaupt irgendwo, irgendwie die globalen Prozesse beeinflusst, dann ist dieser Einfluss indirekt nicht mehr als das. Sensei verstummte und begann dann zu sprechen, während er auf den leeren Sessel schaute, als ob er einer unsichtbaren fünften anwesenden Person das erklären würde. Shambhala ist also Shambhala. Es ist kein Erholungsort, kein Ausstellungssaal und kein Museum. Und wer Shambhala sucht, der soll in sich hineinschauen, sich an sich selbst wenden. Für die Menschen ist Shambhala vor allem das reine Wissen, das von der anderen Seite des Bewusstseins kommt und sich jedem Menschen offenbart, der an sich selbst arbeitet, an seiner Reinheit der Gedanken, der die Dominanz des Agathodämons, der die Liebe zu Gott bewahrt. Man muss es also nicht im Äußeren suchen, auf dem Silbertablett, das mit einem gefälschten Lächeln von denen serviert wird, die den Namen von Shambhala nur für ihre egoistischen Zwecke als eine weitere Religion benutzen. Vielleicht, weil sie gerade richtig hungrig geworden sind. Es ist notwendig, nur in sich selbst hineinzuschauen und allein mit sich selbst herauszufinden, wer du wirklich bist und wofür du in diese Welt kamst. Es entstand eine längere Pause, die durch Sergejs unerwartete Frage unterbrochen wurde. Ist es für Menschen jemals realistisch, den vollen Umfang des Wissens von Shambhala zu erlangen? Wie soll ich es sagen, antwortete Sensei müde. Die Menschen sind vom vollen Ausmaß noch weit entfernt. Gebe Gott, dass die Menschen irgendwann im besten Fall wenigstens zu einem Hundertstel von diesem Wissen näher kommen. Natürlich, wenn sie es schaffen, den Kakodämon in sich zu besiegen. Dann haben sie eine Chance. Aber ob sie das schaffen, das ist die Frage. Sie scheitern an der einfachsten Prüfung. Wie oft hat Shambhala versucht, den Menschen reines Wissen zu geben? Und was ist daraus geworden? Aufgrund des aufgeblasenen Egoismus, des maßlosen Größenwahns der Menschen? Sensei hielt inne und fügte dann mit mehr Ruhe hinzu. Das Wissen ist nicht das Problem. Das Problem liegt im Menschen, im Grad seiner Geistlichkeit. Natürlich kann Shambhala einem den Weg zeigen. Aber sie wird einen niemals dazu zwingen, diesen Weg zu gehen. Die Menschen sollen das wählen, was sie wollen. Sie sollen dorthin gehen, wohin sie wollen. Sie werden das ernten, was sie gesät haben. Wieder trat für eine Weile Schweigen ein und Sergej war der Erste, der es brach und wieder zum Hauptthema des Gesprächs überging. Ich denke so, wenn es ein Problem bezüglich der Kanduks gibt, dann sollte es jemand lösen. Übrigens ist Shambhala nicht an der günstigen Lösung dieses Problems für die menschliche Gesellschaft beteiligt? Stellte Pater Johann taktvoll eine Frage, sozusagen auf Umwegen. Shambhala? Wunderte sich Sensei. Und was hat Shambhala damit zu tun, wenn dieses Problem vollständig von der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen und der Menschheit als Ganzes abhängt? Die Freiheit der Wahl eines Menschen wurde bekanntlich von Gott selbst vorbestimmt. Der Kanduk und seine Handlanger können nur dann in einen Menschen eindringen, wenn er ihnen freiwillig die Tür öffnet. Das heißt, sie durch das Vorherrschen negativer Gedanken in seinem Bewusstsein ungehindert hereinlässt. Wer hindert die Menschen daran, in sich selbst mit der Dominanz des Agathodämons, der Liebe zu Gott und allem Seienden zu leben? Zunächst einmal bist du der Herr deiner Gedanken und es liegt an dir, zu entscheiden, was in dir dominieren wird. Durch seinen Egozentrismus, durch die Dominanz der Gedanken des tierischen Ursprungs in seinem Bewusstsein, erzeugt der Mensch selbst solche Zwischenparasiten und leidet darunter. Und für Shambhala sind diese parasitierenden Wesen nicht von Interesse. Die Kanduks stören das energetische Gleichgewicht nicht. Die Seelen der Menschen bleiben unberührt und gehen bloß in eine neue Reinkarnation. Deshalb ist dieser böse Abschaum für Shambhala vom gleichen Interesse wie für einen vielbeschäftigten Menschen ein Floh, der im Fell des Nachbarhundes lebt, sagte Sensei mit einem Lächeln. Die Bodhisattvas können den Menschen nur über diese Unreinlichkeit informieren, aber niemand wird das Problem für sie lösen. Wenn die Menschen es wollen, sollen sie sich selbst darum kümmern. Und wenn sie es nicht wollen, sollen sie mit diesem Abschaum weiterleben. Ich wiederhole, das Leben eines Menschen ist seine eigene Wahl und er ist imstande, selbstständig eine Lösung seiner Probleme zu finden. Aber diese Kanduks nehmen den Menschen die Lebensenergie weg. Fing Wano an zu murren. Ja und? Antwortete Sensei ruhig. Was ist die Lebensenergie für einen Menschen? Bildlich gesprochen ist es Benzin. Solange es Benzin gibt, fährt der Mensch in einem Auto. Wenn das Benzin ausgeht, steigt der Mensch aus, geht zu einem anderen Auto und fährt weiter. Die Evolution der Seele wird also durch das heimliche Ablassen des Benzins nicht gestoppt. Es verlangsamt nur die Fahrt auf der Autobahn für eine gewisse Zeit. Im Großen und Ganzen ist nichts Schlimmes daran. Denn was ist das Wichtigste bei dieser Fortbewegung? Das Wichtigste ist, wohin der Mensch fährt. Wenn er in die richtige Richtung fährt, durch die Hauptstraßen und sein Auto auf den bewachten Parkplätzen abstellt, ist das eine Sache. Aber wenn er sich durch die Nebengassen schlängelt, sein Auto überall unbeaufsichtigt stehen lässt und sogar den Tankdeckel offen lässt, wer ist daran schuld, wenn nicht er selbst? Du hast aber vergleichende Analogien, schmunzelte der Pater. Dafür sind sie verständlich, lächelte Sensei. Die Menschen sind also an ihren Problemen selbst schuld. Die Kanduks müssen nur Fallen aufstellen und darauf warten, dass die Beute hineinfällt. Und in letzter Zeit, nach der gleichen Statistik zu urteilen, müssen sie nicht einmal warten, seufzte Nikolai Andreevich. Das stimmt, die menschliche Dummheit hat in der Manifestation seines Tierischen bereits alle Grenzen überschritten. Deshalb haben die Kanduks und Limboyne ein Festmahl. Iss bis zum geht nicht mehr. Deshalb haben sie die Frechheit, sich sogar ungestraft an Kindern zu vergreifen. Ungestraft? Hakte Sergei bei Sensei ein. Es bedeutet also, dass jemand sie früher bestraft hat? Aber wer, wenn nicht Shambhala? Ja, einst gab es Mutige, die sie herausforderten. Pater Johann richtete sofort seine Schultern auf und streckte stolz seine Brust heraus. Warum denn gab? Sensei betrachtete seine aufrechte Haltung und lächelte fast unbemerkt. Weil es jetzt so gut wie keine mehr gibt. Deswegen wurde das allgemeine Gleichgewicht gestört, was dazu geführt hat, dass sich all dieser Abschaum ausgebreitet hat. Ausführlicher bitte? Fragte Sergei nach. Es geht auch ausführlicher. Vor langer Zeit wurden solche Menschen Geleare genannt. Seit den alten Zeiten war es ein Geheimbund von Menschen, welche das Böse, darunter auch die Kanduks und ihre Kreise, jagten und so ihr Treiben stark behinderten. Eine Art Kämpfer der unsichtbaren Front? Sagte Pater Johann mit einem geheimnisvollen Lächeln. So ungefähr, sagte Sensei lächelnd und fügte ernster hinzu. Geleare handelten nur im Verborgenen. Sie kämpften nicht wie die gewöhnlichen Menschen, denn es war ein Kampf jenseits des Bewusstseins. Jenseits? Das ist viel ernsthafter, sagte Nikolai Andreevich nachdenklich. Diese negativen Kräfte sind noch schlimmer als der eigene tierische Ursprung. Denn sie verzerren die Realitätswahrnehmung eines Menschen so sehr, führen ihn mit Lügen dermaßen in die Irre, dass er durch ihre Bemühungen auf der Suche nach den wahren geistlichen Wegen fast völlig desorientiert ist. In der Regel kann sein vom Bösen zombifiziertes Bewusstsein die reale Wirklichkeit lange Zeit nicht objektiv bewerten. Das stimmt, stimmte Nikolai Andreevich Sensei zu. An dieser unsichtbaren Front agieren nicht nur die Kanduks und ihre Kreise, sondern es wimmelt auch von anderen durstigen Ungeheuern. Daher bestand die Aufgabe der Geleare darin, den Menschen nicht nur beim Überleben zu helfen, sondern auch den Zutritt zu ihrem Unterbewusstsein vor solchen Parasiten zu schützen, damit die Menschen selbstständig eine Wahl bei der Entwicklung ihres Wesens treffen konnten. Mit anderen Worten, den Menschen zu ermöglichen, sich auf natürlichem Wege zu entwickeln, ihre eigene Wahl zu treffen, stellte Sergei klar. Ganz genau, nickte Sensei. Dabei trieben die Geleare die Menschen nicht zum geistlichen Weg an, beeinflussten nicht deren Glauben oder Wahl. Sie nahmen nicht einmal verbalen Kontakt auf, wie die Limboys, Klochtuns, Isnils, sondern agierten von der anderen Seite des Bewusstseins, bildlich gesprochen. Schützten sie die Menschen von hinten. Und was besonders wichtig ist, dank ihrer Tätigkeit erlebten die Menschen natürliche Prozesse des inneren geistlichen Wachstums und alles, was künstlich durch irgendwelche Ungeheuer angestiftet und stimuliert wurde, verschwand einfach, fiel ab wie eine Schale. Und wie haben sie gelebt, diese Krieger? Wer waren sie im gewöhnlichen Leben? Erkundigte sich Pater Johann. Im gewöhnlichen Leben. Sie waren einfach gute und anständige Menschen, die für alle anderen ein normales menschliches Leben zu führen schienen. Zu verschiedenen Zeiten besetzten sie die Nische in der Gesellschaft, die es ihnen erlaubte, nicht nur zum Wohle des Vaterlandes zu handeln, sondern auch ihr geistliches Potenzial voll auszuschöpfen, ohne den Argwohn anderer zu wecken. Zum Beispiel, während der Zeit der Herrschaft der Religionen dienten die Geliare oft in verschiedenen religiösen Organisationen, deren Doktrinen für diese oder jene Umgebung, in der sie lebten, traditionell waren. So dienten sie zum Beispiel im Mittelalter in den west- und mitteleuropäischen Ländern oft als Ritter und gründeten ihre eigene geheime geistlich-ritterliche Orden. Viel später, näher an der heutigen Zeit, waren sie in jenen Strukturen beschäftigt, deren Tätigkeit mit langen Geschäftsreisen verbunden war. In früheren Zeiten, vor einem Jahrhundert, taten sie sich als Naturwissenschaftler, Beamter oder Wandermönche, was es ihnen ermöglichte, in verschiedenen Regionen gegen das Böse zu kämpfen. Im Allgemeinen haben sie sich zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise angepasst. Aber in Wirklichkeit waren sie nur Menschen, die das Wissen besaßen. Und im Prinzip war für sie selbst ihre Position in der Gesellschaft, wenn sie nicht mit ihrer wahren Tätigkeit zusammenhing, nicht so wichtig wie für gewöhnliche Menschen. Das Wichtigste für sie war ihre innere Arbeit. Ja, wahrlich Krieger des Lichts im Dienste Gottes, sagte Pater Johann nachdenklich. Sie sind nur mit den wahrhaft Heiligen vergleichbar, die gottgefällige Taten vollbrachten. Jeder hat seinen eigenen Weg zu Gott, antwortete ihm Sensei sanft. In gewisser Weise kann man den Weg der Heiligen als egoistisch bezeichnen, denn sie kümmern sich um das Heil ihrer Seelen, während sie auf den Tag des Gerichts warten. Obwohl sie gottgefällige Taten vollbringen, andere lehren und sogar für sie beten, aber andere zu belehren und selbst zu kämpfen, das ist ein großer Unterschied, genauso wie der Unterschied zwischen Worten und Taten. Es ist jetzt wahrscheinlich schwer für euch, es zu verstehen, aber mit der Zeit werdet ihr es selbst fühlen. Der Weg der Heiligen kann als der Weg der Schwachen bezeichnet werden, aber man kann Heilige im Vergleich zur restlichen Mehrheit der Menschen nicht als schwach bezeichnen. Außerdem ist es kein Geheimnis, dass viele berühmte Persönlichkeiten einfach heilig gesprochen wurden, obwohl sie es gar nicht waren. Es ist kein Zufall, dass ein Mensch, der von einer bestimmten Gruppe der Menschen für die Heiligsprechung vorgeschlagen wurde, erst nach seinem Tod heilig gesprochen wird und in den meisten Fällen erst nach langer Zeit, wenn niemand mehr lebt, der diesen Menschen gekannt hat. Jedoch, wie man sagt, wird der Pfad zu wahren Heiligen nicht vom Gras bewachsen. Und ihre Reliquien haben tatsächlich wundersame Heilungskräfte. Deshalb sind der Weg eines Heiligen und der Weg eines Geliars zwei verschiedene Wege, die zu Gott führen. Jeder hat das Recht, den Weg zu wählen, den er bewältigen kann. Und obwohl die heiligen Menschen in der Tat nur das erreichten, was die Geliare in den ersten Stadien ihres Kampfes begriffen haben, gibt es nichts Schlimmes daran, nicht jeder ist zu solch einer Heldentat fähig, welche die Geliare vollbracht haben. Selbst den Weg der Heiligen wollen nur Einzelne beschreiten, ganz zu schweigen von dem der Geliare. Geliare unterschieden sich von den Heiligen daran, dass sie nicht auf den Endkampf zwischen Licht und Finsternis warteten, sondern bewusst hier und jetzt in ihn traten. Und sie kämpften nicht nur für ihre eigenen Seelen, sondern schenkten Millionen anderer Seelen einen großen Nutzen und trugen zu deren natürlichen Entwicklung bei. Dies ist zweifelsohne ein sehr schwieriger Weg. Und worin genau besteht die Schwierigkeit dieses Weges? Fragte Nikolai Andrejewitsch. Nun, kurz gefasst. Erstens sollte ein Geliar für andere ein normaler Mensch bleiben, ein gewöhnliches Leben führen, um nicht, wie ich schon sagte, eine tierische Aggression der Menschen gegen ihn zu provozieren. Zweitens sollte sich ein Geliar nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich ständig kontrollieren, damit sein Geistliches das Tierische überwiegt. Drittens sollte ein Geliar zusätzlich zu all dem täglich komplexe Meditationen ausführen, um über die Menschen der Gegend, wo er das Böse jagte, zu wachen. Das heißt, während er sich in der Gesellschaft befand und seinen üblichen Lebensstil führte, existierte und arbeitete er im Wesentlichen ständig auf der anderen Seite der Realität. Es ist also ein sehr schwieriger Weg, aber im geistlichen Sinne war es ein bedeutender Fortschritt. Ich würde sagen, ein Sprung auf den geistlichen Stufen. Ja, sagte Pater Johann, offenbar hat der Heilige Geist sie selbst mit der unaussprechlichen Gabe gestärkt und Fürsprache gehalten. Geliare erwiesen echte Wohltaten. Sogar die Bodhisattvas von Shambhala, einschließlich Rigten Japo, hatten einen besonderen Respekt vor ihnen, wegen ihrer inneren Heldentat. Noch während ihres Lebens verdienten die Geliare das Recht, den Kreis der Reinkarnation zu verlassen und frei ins Nirvana überzugehen. Das heißt, in christlicher Sprache ausgedrückt, standen die Pforten des Paradieses für sie immer offen. Und der Erzengel Gabriel selbst führte sie durch dieses Tor. Im Gespräch trat eine kurze Pause ein. Wie ich es verstehe, haben Geliare gemeinsam gehandelt, fasste Sergei wieder zusammen. Und was für eine innere Struktur haben Geliare? Fast dieselbe wie die Kanduks. Sergei zog überrascht die Augenbrauen hoch. Wenn es irgendeine Kraft gibt, sagte Sensei, wird ihr die gleiche Kraft gegenübergestellt, die die Monade ausgleicht. Mit dem Auftauchen von Kanduks in der menschlichen Gesellschaft glichen die Geliare im Grunde genommen die Monade aus, weshalb in der Gesellschaft ein relatives Gleichgewicht eintrat. Also ich verstehe es nicht, inwiefern ihre Struktur ähnlich ist. In der gleichen Aufteilung der äußeren Kreise? Nein, nicht der äußeren. Es gibt eine Ähnlichkeit mit dem inneren Kreis der Kraft. So wie die Lembois einen Kanduk haben, haben die Geliare einen Etimon, ihren Kommandanten sozusagen. Etimon bedeutet Bewahrer der Grundlage, der Wahrheit. Im Allgemeinen ist er der erfahrenste und geistlich fortgeschrittenste Geliar. Der Etimon koordinierte die Handlungen der Gruppe, führte die Geliare auf dem Weg und half ihnen, die von ihm selbst zurückgelegten Etappen des Kampfes und der geistlichen Entwicklung zu meistern. Wenn einer der Geliare zum Niveau des Etimons heranwuchs, ersetzte er entweder seinen Kommandanten, wenn dieser, nachdem er sein Werk vollendet hatte, ins Nirvana gehen wollte, oder er bildete seine eigene Gruppe, indem er Geliare aus würdigen Menschen rekrutierte, in denen hohe moralische Qualitäten und das Streben nach geistlichem Wissen in größerem Maße vorherrschte. So wie ein Kanduk versuchte, 12 Lemboi um sich zu scharren, so rekrutierte ein Etimon 12 Geliare. Es gibt also 12 Geliare und der Etimon war der 13., sagte Pater Johann aufgeregt. Es ist wie bei Jesus, die 12 Apostel und er ist der 13. Ja, denn so wird ein Kreis der Kraft gebildet. Es ist für gewöhnliche Menschen schwer zu verstehen, aber Menschen, die das wahre Wissen besitzen, sind sich dessen wohl bewusst. Aber wenn es sich um zwei gleichwertige, gegensätzliche Kräfte handelt, dann müssen sie für jeden Kampf dieselbe Energie verwenden, begann Sergei leidenschaftlich zu argumentieren. Also benutzen die Geliare auch ihr Prana, da sie diese Lebensenergie offensichtlich in großen Mengen verbrauchen. Und wenn man die Stärke des Gegners berücksichtigt, müssen die Geliare ihr Prana irgendwie wieder auffüllen. Sonst würden ihre Körper schon während des ersten Kampfes zugrunde gehen. Absolut richtig, sagte Sensei. Der einzige Unterschied ist die Art, wie sie ihr Prana wieder auffüllen. Die Kanduks und Lemboys stehlen Prana von den Menschen, rauben ihnen oft das Leben und verhindern die Entwicklung ihrer Seelen. Die Etimons und Geliare hingegen beschaffen es auf eine Art und Weise, die für die anderen Menschen unschädlich ist. Und warum kann ein Kanduk das Prana nicht auf eine unschädliche Art und Weise beschaffen? Weil es auf diese Weise nur mit der absoluten Dominanz des Agato-Dämons und der strengen Kontrolle des Kaku-Dämons gewonnen werden kann. Für die Geliare ist dieses Leben ein ständiger Kampf. Für die Kanduks ist das Leben ein Vergnügen. Merkst du den Unterschied? Sergei nickte. Darauf ist die Monade aufgebaut. Sergei schwieg kurz und fragte dann erneut, warum verschwand der Orden der Geliare? Nun, wie warum? Die Werte der Gesellschaft haben sich geändert. Schließlich rekrutierte man die Neuberufenen für die Geliare aus dem einfachen Volk. Schau dir die heutige Gesellschaft an. Es gibt einen klaren Überhang des Tierischen. Die Menschen streben mehr nach den materiellen Schätzen als nach den geistlichen. Das ist der Grund, warum der Orden der Geliare langsam schwand. Der letzte Geliar schloss vor 100 Jahren das Tamga von Pravi für die menschliche Gesellschaft. Denn, so banal es auch klingen mag, sagte Sensei mit einem tiefen Seufzer, gab es keine geistlich durstigen Seelen, die würdig waren, diese Arbeit fortzusetzen. Wirklich Gottgefällige, fügte Pater Johann mitfühlend hinzu. Ganz genau. Kurz gesagt, Eben damals wurde das Gleichgewicht der Monade gestört. Folglich bekam die Gesellschaft das entsprechende Ergebnis. Sensei verstummte. Seine Gesprächspartner schwiegen auch und waren tief in ihre Gedanken versunken. Endlich äußerte sich Sergei. Und was bedeutet es, dass das Tamga von Pravi geschlossen wurde? Wenn ich mich recht erinnere, ist das Tamga irgendein Erkennungszeichen. Ein Medaillon, stellte Sensei klar. Und Pravi? Überlegte Sergei weiter. Es scheint mir, dass es etwas aus der Terminologie der alten Slawen ist. Ja, erinnerte sich Nikolai Andrejewitsch. Genau, in der Kosmogonie der alten Slawen werden drei Welten erwähnt. Die Welt Pravi, die Welt des Lichts, der Lichtgötter, die Welt von Yavi, die sichtbare Welt und die Welt von Navi, die jenseitige Unterwelt. Die Slawen verherrlichten ausgerechnet die Welt von Pravi. Deshalb wird angenommen, dass sie schon vor der Annahme des Christentums Pravoslawen genannt wurden. Nun, ehrlich gesagt, war es viel später, als das einfache Volk Pravi in den Rang einer Gottheit erhob, sagte Sensei. Und Pravi war für Geliare und Etimons, nun, damit ihr es besser verstehen könnt, so eine Art Oberkommandierender. Er leitete und koordinierte die Arbeit aller Etimone, die ihrerseits die Geliare anführten. Wobei das Wort anführten nicht ganz das richtige Wort für diese Art Tätigkeit ist. Denn diese Menschen hatten mehr als eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung zueinander. Keiner von ihnen war höher oder niedriger als der andere. Disziplin war sowohl in den Gedanken als auch im Handeln erkennbar. Es war nur so, dass die Erfahreneren eine größere Verantwortung übernahmen. Pravi behielt die Kontrolle und war für die Koordination der Handlungen im allgemeinen geistlichen Netzwerk verantwortlich. Auf welcher Art? Verstand Vano nicht ganz. Nun, bildlich gesprochen, ist es ähnlich wie das Internet, aber in einer geistlichen Form, antwortete Sensei. Und was bedeutet es, dass das Tamga von Pravi geschlossen wurde? Wiederholte Sergei seine Frage. Das Tamga von Pravi ist ein besonderes Medaillon, das von vielen Generationen der Pravi verwendet wurde. Natürlich haben seine Kristalle eine sehr mächtige Kraft in sich angesammelt. Wenn das Tamga von Pravi in Verwendung ist, ist es offen. Und es ist immer geöffnet, wenn die Geliare aktiv sind. Wenn man aber damit nicht mehr arbeitet, wie es vor einem Jahrhundert geschehen ist, wird es geschlossen. Einfacher gesagt wird das Tamga in einer Kapsel für zukünftige Generationen der Geliare aufbewahrt. In einer Kapsel? Fragte Nikolai Andrejewitsch erstaunt. Nicht in so einer Kapsel, wie ihr denkt, erklärte Sensei. Sagen wir, damit ihr die Begriffe nicht verwechselt, das Tamga wird in den Bergen an einem unzugänglichen Ort aufbewahrt. Sind diese Berge weit entfernt? Fragte Sergei mit einem Lächeln und fügte gleich hinzu, obwohl ich, offen gesagt, wenn es nötig ist, bereit bin, dafür bis ans Ende der Welt zu gehen. Sensei lächelte. Tamga ist bloß ein Werkzeug. Das Wichtigste ist der Wille, ein Meister zu werden. Sergei nickte zuversichtlich und sagte ernsthaft, dieser ist vorhanden. Und nicht nur bei dir, fügte Nikolai Andrejewitsch zu seiner Antwort hinzu. Ich stimme dir zu, bestätigte Pater Johann. Nun, das ist die Hauptsache, sagte Sensei gutmütig. Und der Rest erledigt sich von selbst.